Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Steffen Halaschka. Das bin ich. Schönen guten Morgen. Ich war mal kurz weg. Jetzt bin ich wieder hier. Und Sie auch. Das trifft sich gut. Freue mich sehr über die Einladung. Wobei Radiolegende, also... Naja, für die nächsten 3 Stunden, glaube ich, ist die einzige Radiolegende die, dass ich eine sei. Obwohl, eine echte kommt nachher noch. I always knew, ich hab's schon immer gewusst. Irgendwann führen mich meine Wege wieder nach Potsdam-Babelsberg in dieses ach so vertraute Studio. Ist jetzt, glaube ich, auch schon 5, 6 Jahre her, dass ich hier mal wieder senden durfte. Heute ist es soweit, 3 Stunden lang als Radiolegende in Ausbildung. Danke sehr für die Einladung. Und was jetzt hier im Plan steht, ist gleich die erste Herausforderung, denn im Grunde weiß ich als allerletzter, was jetzt passieren soll. Der unbekannte, alte Bekannte. Das habt ihr schön eingefädelt, liebe Kollegen. Gleich mal hier ein Gespräch mit jemandem, von dem alle Anwesenden wissen, wer es ist, nur ich weiß es nicht und hab es zu erraten. 1,5 Minuten Zeit hat man mir gegeben, um herauszufinden, wer hier am Telefon ist mit Aktenzeichen XY-mäßig verfremdeter Stimme. Guten Tag, alter Bekannter. Hi, Gude. Was? Es klingt ja wie Darth Vader. Kennen wir uns wirklich so gut? Ja. Ja. Ich darf nur Ja oder Nein Fragen, glaube ich, stellen. Ist es länger als ein Jahr her, dass wir uns begegnet sind zuletzt? Ja. Ja. Bist du ein Mann? Ja. Also waren wir schon mal zusammen betrunken? Ja. Ich war noch nie betrunken in meinem Leben. Das ist die erste Lüge. Haben wir zusammen gearbeitet? Ja. Ja. Ich bin auf einem guten Wege. Nein. Nein. Warst du mein Vorgesetzter? Nein. Gut. Haben wir zusammen in diesem Radiostudio gestanden? Nein. Haben wir zusammen in irgendeinem Radiostudio gestanden? Ja. Oh, da kommen ja nicht so viele in Frage. In Potsdam-Babelsberg? Nein. In Frankfurt am Main? Nein. In was? Was? Habe ich denn andere Radiostudios in meinem Leben betreten? Ja. Ja? Jetzt wird's wirklich lustig. Haben wir am frühen Morgen zusammen Radio gemacht? Nein. Ach, boah, wo hab ich denn noch? Also am Nachmittag? Nein. Am Wochenende? Nein. Jetzt bin ich aber völlig hier. Völlig auf dem Schlauch. Und die Zeit ist vorbei. Schön. Dann werde ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende nicht erfahren, wer da gerade am Telefon war, oder? Können wir das aufklären? Wer bist du denn? Ich habe dich nur verarscht. Entschuldige, ich dachte mir, ich gebe einfach mal irgendwelche guten Antworten mit denen. Du Vollidiot, herzlich willkommen in meinem Studio. Ja, an irgendeines der Mikrofone. Jetzt muss ich mich nur erinnern, wo der Knopf für das Mikrofon war. Warte, hier, ich nehme das Nachrichtenmikro, geht schon. Ja, so können wir es auch machen. Holger Hallo Klein Steffen. Ist hier. Hallo Holgi. Schön, mal, das ist ja eine schöne Überraschung. Irgendwann muss ich Nein sagen, sonst kommt der ja da drauf. Klar. Ich habe halt nicht so viel alte Bekannte. Die Aufgabenstellung per se hat eigentlich schon die Lösung stark eingegrenzt. Das ist ja schön. Wir müssen, glaube ich, vielleicht doch ein paar Worte loswerden, damit das hier nicht zu... Erstmal wollte ich fragen, soll ich dir Fotos zeigen von da, wo wir zusammen betrunken waren? Das kannst du gerne tun im Radio. Verdammt. Ja, Hauptsache du schickst es nicht an die Klatschpresse. Hab schon. Habe ich nie anders erwartet. Holger Klein ist hier, meine Damen und Herren. Für die, die im Grunde außer Radio 1 kein Programm in ihrem Leben kennen, muss man vielleicht erwähnen, dass wir vor Urzeiten... 10 Jahre ist das ja. 10 Jahre? Ja. Vor 10 Jahren haben wir uns getrennt. Vor 10 Jahren haben wir uns aufgelöst als Radio-Duo. Bei Fritz, also quasi hier ganz nebenan, im noch etwas jüngeren Programm, des RBB. Etwas jüngeren Programm. Haben wir eigentlich sogar noch zu Zeiten, als es noch den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg gab. Wir haben beide beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, beim Ostdeutschen Rundfunk haben wir gearbeitet. So sieht das man aus. Früher. Und haben zusammen Radio gemacht. Ja. Mich würde ja so vieles interessieren, auch was du jetzt eigentlich alles machst. Wir haben wirklich eine Weile nicht mehr geredet. Vielleicht gönnen wir mir und den Menschen draußen eine kurze Pause, den Schock zu verdauen. Ich habe Mettbrötchen mitgebracht wegen der alten Zeiten. Ja. Gib mal rüber. Ja, aber ich habe eigentlich nie Mettbrötchen. Falls du kein Mett, ich habe mir gedacht, ich wusste gar nicht, ob du je Mettbrötchen gegessen hast. Zur Sicherheit habe ich auch noch Donuts mitgebracht. Die waren allerdings in derselben Tüte wie die Mettbrötchen. Das heißt, es könnte sein, dass sie jetzt nach Mett schmecken. Mhm. Also Mett-Donuts. Aber mit Zuckerglasur. Du hast es auch alles wie damals hoffentlich an der Aral-Tanke gekauft, oder? Also selbstverständlich. Holger Klein ist nämlich unter anderem auch der Erfinder des Milky Way-Brötchens, das er morgens um 4.20 Uhr auf dem Weg zur Arbeit an der Aral-Tanke zusammengestellt hat. Das genaue Rezept gibt's gleich nach Alex Clair und Too Close. You know I'm not one to break promises. I don't wanna hurt you, but I need to breathe. At the end of it all, something inside that I need to release. Which way is right? Vergangenes Jahr eine der absoluten Krachernummern. Alex Clare und Too Close. Und sowas kann Nummer 1 in den deutschen Charts werden, zu meiner großen Überraschung. Radio 1 mit der Rückkehr der Radiolegenden. Wir machen mal einen Tag Pause von den Radiolegenden und der Halaschka ist halt hier wieder im Studio. Mit einem alten Bekannten zusammen. Holger Klein hat soeben das Studio betreten, mit dem ich bei Fritz, ich hätte jetzt fast gesagt, lange Jahre moderieren durfte, aber so lange war es gar nicht. Drei Jahre, glaube ich. Haben wir zusammen Radio gemacht und das müssen Sie jetzt aushalten zu Hause, liebe Hörfunkfreunde, dass das jetzt alles ein bisschen Bauchnabelradio wird. Aber ich muss das erzählen, ich kam damals 2000, glaube ich, was auch schon mal wieder vom Fernsehen zurück zum Radio und habe so Probesendungen gemacht. Man hat gedacht, mit irgendeinem müssen wir den zusammenstecken und habe zwei Kollegen zugelost bekommen, mit denen ich probeweise... Wer war denn der andere? Das sage ich jetzt hier nicht. Ach, Menno. Aber es war in der Tat so, also mit dem anderen Kollegen habe ich keine Probesendung, die nie gesendet wurde, aufgezeichnet, habe gedacht, das war nett. Das war wie abgesprochen. Da konnte man gemeinsam planen. Das war eine hübsche Co-Moderation Hand in Hand. Mhm. Und dann hat man mich noch mit einem kahlköpfigen, vollschlanken Rheinländer zusammen ins Studio gesteckt. Das war die totale Folter. 2 Stunden lang völliges Chaos. Echt? So sehr hast du das gehasst? Na, ich habe es nicht gehasst, aber ich habe hinterher gedacht, also mit dem, also kann das nie was werden. Ich war mir total sicher, wenn überhaupt ich hier eine Zukunft im Hörfunk habe, dann mit dem anderen Kollegen. Na, du hast ja auch keine gehabt im Hörfunk. Da ist auch wieder ein bisschen was dran. Und dann hat der Chef gesagt, also pass auf, wenn überhaupt, dann mit dem dicken Kleinen. Und das hat er so gesagt, ne? Ich glaube, das hat er so gesagt. Ja, ja. Und dann wurde da... Zellhaufen hat er mich auch gerne genannt. Dann wurde da fast, also meinerseits zumindest fast sowas wie Liebe draus. Denn ich kann das hier auch mal sagen, ich habe dem Holger Klein viel zu verdanken. Das war derjenige, der mir beigebracht hat, dass man Radio auch einfach mal so machen kann. Ja, und du hast mir beigebracht, also du übersteuerst mich gerade. Entschuldigung, ich bin ein bisschen aus der Übung. Was ich ja von Steffen Halaschka gelernt habe, ist, dass es sich lohnt, auch ab und zu mal die Fresse zu halten, wenn der andere redet. Ab und zu. Ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben nie mehr so oft den Satz gesagt wie Holger, das kann man so nicht sagen. Ja, aber ja. Konnte man, immer. Ja, ja. Obwohl dir das eine Mal, als ich suspendiert wurde, nicht... Du wurdest mal suspendiert? Ja, da hattest du dann noch damals dem Chef diesen geharnischten Brief geschrieben. Ehrlich, weil ich, war? Ja, weil ich mit Ohrensausen saßen wir, ich weiß nicht, da haben wir irgendwie einen Hörer angepöbelt und er... Das stimmt, entschuldigen wir uns auch heute noch. Genau, ja, Entschuldigung, tut uns leid. Aber es war lustig, auf eine Art. Leid. Aber halt nicht für, das stimmt nicht für die Hörerin. Da sind wir wirklich mal eine Woche nicht auf dem Sender gewesen. Genau. Ja, erst hatten wir noch Blue Moon Verbot. Ja, stimmt. Wir wollten ja abends noch den Blue Moon der musikalischen Verbrechen machen. Ich habe gehört, Lieder, also sehr schön, Lieder, die wir damals gespielt haben, sollen im Kontext dieser Radiolegenden-Reihe hier schon gelaufen sein. Ja, auch das muss man erklären. Eine schöne gemeinsame Sendung. Hörer haben uns musikalische Verbrechen am Telefon vorgespielt. Wir haben welche mit ins Studio gebracht. Also Musik, von der man im Nachhinein sagen muss, hätte die besser mal nicht aufgenommen, wäre die besser nicht aufgenommen worden. Ich werde heute noch nach der legendären Fragezeichenplatte gefragt. Ja, ich habe übrigens heute, das ist schön, dass du es erwähnst, auch später noch ein musikalisches Verbrechen von echten Radiolegenden mit ins Programm gebracht. Was denn? Kennst du nicht die deutsche Version von Rapper's Delight? Oh mein Gott, das von Manfred Sechsauer, Frank Laufenberg und Thomas Gottschalk. Manfred Sechsauer, wo man dann als Kind, ne, der hat ja, was hat der, Musikladen Eurotops hat er immer gemacht. Richtig. Und damals gab es noch keine Musikvideos, das heißt, die Bands standen da, dann gab es so Tanzkomparsen und zwischendurch eingeblendet wurden immer so großbrüstige Frauen, die breite Hosenträger mit so Stars and Stripes über den Brustwarzen hatten und getanzt haben. Und als Kind habe ich immer gedacht, hihi, der heißt Sechsauer, hihi. Ein bisschen billig halt. Ja, ja. Also aber so sind wir. So warst du als Kind und so bist du eigentlich auch geblieben. Das war immer. Ach ja, genau. Das war auch eigentlich immer das Schöne. Du hast dich auch ein bisschen rar gemacht im Radio, oder? Weil man muss ja mal sagen, für Berlin und Brandenburg sitzt mir hier tatsächlich jetzt eine Radiolegende gegenüber. Oh, danke. Ja, das kann man mit Fug und Recht so sagen, aber viel im terrestrischen Radio zu hören bist du nicht mehr. Nö, oder? Ich habe dienstags abends sitze ich so auf meinem alten Teil bei Fritz und mache da eine Hörertalksendung, die dann irgendwann, also ab 23 Uhr, von noch ein paar mehr jungen ARD-Wellen übernommen wird. Also ich besende so halb Deutschland gleichzeitig, rein theoretisch. Wie viel da wirklich zuhören, weiß unser Eins ja immer nicht so. Aber das ist auch im Wesentlichen das, was ich mal uns und ein paar Urlaubsvertretungen... Und dann hast du dein eigenes Radio aufgemacht. Ja, ich hab vor 2 Jahren das Podcasten angefangen. Das also, ist für die, die das noch nie gehört haben, quasi Radio im Internet. Ich mache Internetradio, das nicht notwendigerweise live passiert, sondern dass man sich hinterher runterlädt. Da rede ich halt mit Leuten. Quasi das Gleiche wie im Radio. Quasi das Gleiche wie im Radio, nur wirklich so lange, bis das Thema meines Erachtens hinreichend besprochen ist. Das heißt, also die kürzeste Sendung war 20 Minuten lang. Das war ein Interview mit einer, die gerade an einer Forschungsstation in der Antarktis war. Da geht Skype, was ja schon mal wirklich faszinierend ist. Die längste war, glaube ich, 4,5 Stunden lang. Da habe ich mir die Wirtschaftskrise erklären lassen. Das ist halt was du im Radio nicht machen kannst. Ne? Du kannst das schon machen. Ja, aber nur einmal. Ja, richtig. Aber man hat mir gesagt, ich darf hier heute wirklich mal bis 13 Uhr machen, was ich will. Deswegen sag mal einfach, wo man deine Internetsendung hören kann. Jetzt hier Werbung. Mein Podcast heißt Wer redet, ist nicht tot. Das ist ein Zitat, das ich Gottfried Benn geklaut habe. Und darum ist die Adresse, das Akronym dazu, nämlich WRINT, vrint.de. Schön. Man sagt ja immer, man soll nicht Sex mit dem Ex haben, aber heute war das echt nochmal richtig nochmal schön, mit dir im Radiostudio zu stehen. Heißt das, ich muss jetzt gehen? Nö, du kannst hier noch ein bisschen rumhängen und vielleicht endet der Vormittag ja wieder gemeinsam und betrunken. Das wäre doch auch schön. Holger Klein, danke für den Besuch. Ja, gerne doch. So eine schöne Überraschung. Und wenn das heute nicht vormittags klappt mit dem Betrunkensein, dann holen wir das irgendwo in Berlin an diesem Wochenende nach. Ja, aber du kannst ja eigentlich nicht mehr, weil sofort die Bildzeitung kommt, ja, oder? Ist das nicht... Pappalapapp. Klebt mir den Schnurrbart an. Came in here for the special offer, a guarantee. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ich bleib hier, wenn du magst, klar. Und wenn ich nicht mag? Dann bleib ich auch hier. Radio 1. Das Berlinale Radio kuschelt mit dem bedeutendsten Bären der Welt. Der 27. Teddy Award. Der wichtigste, queerste Filmpreis der Welt. Die Preisverleihung am 15. Februar im Rahmen der 63. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Die Gala mit Rufus Wainwright live in der Station Berlin. Und im Anschluss die beste Berlinale Party mit Modeopfer und den Pet Shop Bears. Mehr Infos auf radio1.de. Der 27. Teddy Award. Radio 1. Für alle, die wissen, dass das Leben bunt ist. Und natürlich nur für Erwachsene. Werbung. Hallo. Schon gewusst? Bei Penny geht das Wochenende schon am Freitag los. Framstag bei Penny. Da können Sie den ganzen Freitag und Samstag sparen. Diesen Framstag? Summerhill Kirschbananennektar. 1 Liter zum total unsaftigen Preis von nur 88 Cent. Oder deutsche Zwiebeln. Das 2-Kilo-Netz nur 55 Cent. Dich könnte heulen vor günstig. Framstag. Jeden Freitag und Samstag. Erstmal zu Penny. Tipp Berlin, Deutschlands größtes Stadtmagazin. Jetzt neu am Kiosk und auf dem iPad. Berlinale, die Highlights des Festivals auf 30 Extraseiten. Zusätzlich alle Filme, alle Termine, alle Kinos im praktischen Tipp-Booklet. Mehr Lust auf Berlin mit Deutschlands größtem Stadtmagazin. Tipp Berlin, jetzt am Kiosk. So muss Technik. Jetzt bei Saturn. Der große Technikbonus auf alle Produkte. Ab 499 Euro einkaufen und einen 50-Euro-Gutschein sichern. Und bei einem Einkaufswert ab 999 Euro gibt's sogar einen 150-Euro-Gutschein. Der große Technikbonus. Jetzt auf saturn.de und in allen Märkten. Nur bis Samstag, 2. Februar. Saturn. So muss Technik. Nur noch morgen bei Praktika. 20% auf alles, außer Artikel im Maike Budget. 20%? Praktika, hier spricht der Preis. Radio 1. Nachrichten. Mit Alexandra Nestmann. Arbeitnehmer müssen pro Monat ein paar Euro weniger an Steuern zahlen. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat dafür, den steuerlichen Grundfreibetrag anzuheben. Und zwar in 2 Schritten. Für dieses Jahr beträgt er 8.130 Euro. Ab 2014 erhöht er sich auf 8.354 Euro. Von der Anhebung profitieren alle Arbeitnehmer. Der Bundestag berät über ein NPD-Verbot. Auf Antrag der SPD geht es um die Frage, ob sich der Bundestag dem Verbotsantrag der Länder anschließt. Sie will, dass der Bundestagsinnenausschuss das von den Verfassungsschutzbehörden gesammelte Material über die NPD sichtet und einen Verbotsantrag empfiehlt. Der Bundesrat hatte schon Ende vergangenen Jahres entschieden, beim Bundesverfassungsgericht einen neuen Anlauf zu unternehmen. Der Warnstreik in und um Potsdam ist zu Ende. Seit kurz vor neun rollen Busse und Bahnen wieder. Von dem Ausstand, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, waren auch Beelitz und Stahnsdorf betroffen. Die Tarifverhandlungen gehen Mitte Februar weiter. Wenn es dann keine Einigung gibt, drohen weitere Streiks im Nahverkehr in Brandenburg. In Berlin sollen Landesgrundstücke künftig nicht mehr automatisch an den Meistbietenden verkauft werden. Stattdessen soll ein Ausschuss prüfen, ob Grundstücke wichtig für die Stadtentwicklung werden könnten, etwa für Kita- oder Kulturbauten. Auch das direkte soziale Umfeld eines Bauprojekts soll bei der Verkaufsentscheidung eine Rolle spielen. Das beschloss der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses. Das Konzept muss jetzt noch vom Parlament verabschiedet werden. Soweit die Meldungen um 10.31 Uhr und jetzt geht's weiter mit Judith Maro. Radio 1. Wetter. Vor allem heute Morgen kann es hier und da noch Auflockerungen geben. Schauer sind die absolute Ausnahme. Bis zum Abend hin, dann rückt von Westen ergiebiger Regen an. Dann bei Höchstwerten zwischen 6 und 9 Grad. Und die haben wir auch fast schon erreicht. Nachts regnet es dann munter weiter. 4 bis 1 Grad dann. Je nach Temperatur kann es auch nassen Schnee geben. Und morgen sind vor allem vormittags noch Niederschläge dabei. Tagsüber bessert sich das Wetter dann bei bis zu 4 Grad. Und Sonntag wird es genau umgedreht. Anfangs noch Auflockerungen, später verbreitet dicke Wolken und abends einsetzender Schneeregen bei bis zu 6 Grad. Verkehr. Auf der A2 Richtung Berlin müssen Sie zwischen Thesen und Ceesar mit Behinderungen nach einem Unfall rechnen. Auf der Landstraße 19 Kremmen Richtung Zechliner Hütte hat es auch einen Unfall gegeben zwischen Sommerfeld und dem Kreisverkehr Herzberg. Dort ist momentan kein Durchkommen. Wenn Sie können, versuchen Sie es, das Gebiet am besten weiträumig zu umfahren. Und im Stadtverkehr Berlin gibt es gute Nachrichten von der A111 stadteinwärts. Das Pannenauto zwischen dem Beischlagtunnel und dem Forsthorsttunnel ist weg. Es stockt aber noch ein bisschen. Und auf der A100 Richtung Neukölln stockt es noch ab gerade Straße, weil im Pritzer Tunnel Wartungsarbeiten laufen. Dort ist derzeit nur eine Spur befahrbar. Auf der B2 der Dorfstraße weiterhin stadteinwärts gut 5 Minuten anstehen aufgrund von Bauarbeiten zwischen Blankenburger Pflasterweg und Ortnitzstraße. Und in Tempelhof kommen Sie jetzt wieder durch, zumindest in Richtung Germaniastraße. Zwischen Ringbahnstraße und Tempelhofer Damm gibt es aber noch eine Sperrung. Blitzer gibt es auch, von Ihnen gemeldet. Vielen Dank. Auf der A24 Richtung Berlin, Kurzhittel Noruppin Süd und dann nochmal am Dreieck Havelland, in Potsdam auf der Nute-Schnellstraße Richtung Teltow in der Ausfahrt Horstweg und in Charlottenburg steht eine auf dem Kaiserdamm stadteinwärts kurz hinterm Theodor-Heuss-Platz. Und sollte was fehlen in der Liste, melden Sie es einfach dazu. Die Nummer ist 0331 70 99 888. Wir danken und wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Steffen Halaschka. Das bin ich, mit mir im Studio ist immer noch Holger Klein. Dankenswerterweise zusammen waren wir mal die Radiofritzen. Und was Sie gerade in den vergangenen Minuten gehört haben, waren zwei außerordentlich professionelle Kolleginnen. Was Sie nicht gesehen haben, war, dass Holgi die ganze Zeit wieder Faxen gemacht hat. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nur ein bisschen Alex betrollt und sonst... Du hast beide Kolleginnen eigentlich fortwährend angegrabbelt, ihnen die Stifte geklappt. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast hier den Brüderle gemacht, wirklich. Aber freue mich trotzdem, dass du da bist. You don't look good, then I don't look good, then we don't look good. So let's make it work, please, straight to work, please, up your shirt sleeves. And if you're done talking, then I'm done talking, so we're done talking. So let's connect minds past your bedtime, and I'm on deadline. Cut the BS and don't be depressed, you need to be stressed. Don't forget this, you're my apprentice, you need to sweat this. Just feel the tension, your teeth are clenching and rev the engine. Let it guide you and get inside you and get like I do. Working together, living together, dying together. Working together. Then I don't look good, then we don't look good. And if you mess up, it's like I messed up, and we both messed up. Just don't be lazy, and don't betray me, cause it drives me crazy. When I say crazy, you say how crazy, I say real crazy. And if the boss is happy, then she will thank me, and you will thank me. But if the boss is cranky, then she won't thank me, and I won't be happy. Frankly, if I get cranky, then I'll give spankings. So no hanky-panky, you can't outflank me, you don't outrank me. Working together, living together. Kid, you're stuck with me, kid, to keep my secrets. See, I'm hard to work with, but all the work is hardly worthless. Eingeladen am Mikrofon als Gast. Und dann darfst du dir auch Musik wünschen. Ach echt, du hast das alles dir ausgesucht nicht hier? Nicht alles. Ich wollte schon, über einige Sachen wollte ich nämlich eigentlich gesondert mit dir nochmal sprechen. Das ist mir klar. Gonzales Working Together war so eine Titel, wo ich gesagt habe, schön, das möchte ich dann in meiner Radio 1-Sendung gerne nochmal hören. Ich hatte auch geschrieben, wenn ihr irgendwie schaffen könnt, Holger Klein rauszuhalten, wäre ich euch auch dankbar. Das ist schon mal gründlich schiefgegangen. Ja, natürlich. Es hat noch nie jemand auf dich gehört. Das ist richtig. Warum wolltest du denn Gonzales haben? Einfach nur, weil du es schön findest? Oder gibt es jetzt so die tolle Geschichte? Weil ich das schön finde. Es ist einer der Titel, die mir instant gute Laune bereiten. Ah, verstehe. Okay, das ist bei mir so Moving On Up. So. Curtis Mayfield? Ja, genau. Das macht das bei mir. Ein Takt und ich hüpfe. Super. So also, und davon springt dann die Welt auseinander. Du kennst das. Ja, ja. Wobei, ich kenne das auch bei dir im Grunde kurz nach dem Aufstehen. Da warst du ja oft auch schon so drauf. Wir sind früher, wenn wir Sendung hatten, um 6 Uhr. Hast du mich 6 Uhr hatten wir Sendung, um 4 Uhr abgeholt. Um 4 Uhr, ich glaube 4 Uhr 15. 4 Uhr 15 hast du mich abgeholt. Wenn du um 4 Uhr 16 nicht unten warst, habe ich dich genau. Ich habe mich einmal so beeilt, dass ich pünktlich unten bin, dass mir mein Thermosbecher Milchkaffee im Treppenhaus aus der Hand geflutscht ist. Und dann musste ich um 4 Uhr 17 bei uns im Treppenhaus Milchkaffee von 3 Etagen wegwischen. Das war scheiße. Einfach den Thermosbecher aufheben und abhauen. Können, hätte doch eh keiner gemerkt. Ja, nach dem Motto, weiß doch keiner, wo ich wohne. Ne? Genau. Ja, im eigenen Treppenhaus. Was mir so einfällt, was ich dich immer mal fragen wollte, weil du ja eben sagtest, waren wir mal zusammen betrunken. Kannst du eigentlich wirklich noch besoffen um die Häuser ziehen? Kannst du nicht mehr, oder? Dann hast du sofort die Gefahr, dass irgendein Leserreporter das an die Boulevardpresse an die 1414 schickt. Was ist das für eine Nummer? Das ist die MMS-Nummer der Bild-Zeitung. Kannst du dir 500 Euro verdienen. Also echt? Du füllst mich heute Abend ab, fotografierst, schickst an die 1414, kriegst 500 Euro. Das ist das perfideste und abartigste, was die deutsche Presselandschaft so erfunden hat. Ja, also im Grunde, ja, Selfmade-Papa hat sie. Musst du da jetzt vorsichtig sein, seit du nicht mehr ein Radio, sondern ein Fernsehgesicht bist? Nö. Also, beziehungsweise ich ziehe aus ganz anderen Gründen nicht mehr besoffen um die Häuser. Und das ist meine kleine Tochter, die... Also das rächt sich einfach am nächsten Morgen, wenn ich nicht irgendwie halbwegs ausgeschlafen und zurechnungsfähig bin. Das verstehe ich nicht. Von wem soll die das denn dann lernen? Dafür hat sie ja Onkel Holgi vielleicht irgendwann mal. Du, ich hatte ganz kurz, ich hatte noch versprochen, dass wir das Milky Way-Rezept, das Milky Way-Brötchen-Rezept. Das ist übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen, das habe ich irgendwo geklaut. Also ist es ein Snickers-Brötchen, das ich dann zum Milky Way abgewandelt habe. Ah, okay. Mhm. Das heißt, wenn wir um 4.38 Uhr an die Tanke rangefahren sind, dann hast du dir ein Brötchen und ein Milky Way gekauft. Genau. Und dann? Dann beißt du am kurzen Ende vom Brötchen, beißt du so eine Kappe ab. Ne? Steckst dann deinen Finger da rein, drückst irgendwie das Weiche in dem Brötchen so ein bisschen auseinander, machst das Milky Way auf, klopfst das Milky Way da rein und drückst das ganze Brötchen dann so praktisch an den Breit, also einmal so flach zusammen, dass sich das Milky Way da drin so verteilt. Und das hat dann ungefähr so eine Qualität wie Nutella, ist halt nur instant. Und man kann es besser lagern, weil du musst nicht mehr diese Gläser und Messer und so mit dir rumschleppen. Wenn auch ihr das jeden Morgen esst, liebe Kinder, seht ihr irgendwann aus wie der Onkel Holgi. Und Leute laufen mit einer Tuba hinter euch her und machen... Hoppala, oh, siehst du hier. Dr. Wurstfinger. Peter, du musst mir das gerade nochmal zurückholen. Ich bin hier auf den Knopf gefallen. Und du hast wieder Spaß, Holger. Ich habe Spaß, ja. Weil ich ja grundsätzlich, also ich lache ja nicht mit dir, ich lache über dich. Ja, so war das 3 Jahre lang. Ich habe gerade gesagt, Gewinne gibt es jetzt zu gewinnen. Super. Einen viel mehr. Du bist doch Comic, ein Comic. Das Radio geil, 1, was denn? Das Radio 1 Comic der Woche aus dem Kreuzberger Comicladen Modern Graphics. Und zwar in dieser Woche das Grab Alexanders des Großen. Ein spannendes Abenteuer über die Jagd auf die vermeintlichen Schätze im Grab des legendären Feldherrn. Vermeintliche Schätze? Das ist ein tolles Comic, das man jetzt gewinnen kann. Hast du Interesse dran? Ja, bitte, ich nehme es. Dann musst du schon erst eine Frage beantworten, okay, wenn dir mal nicht eine Hörerin oder ein Hörer zuvorkommt. Wir können ja nicht, ich bin ja schon hier. Es geht normalerweise an dieser Stelle mehr um Pop-Secrets. Jetzt stell schon die Frage. Jetzt, während der Rückkehr der Radiolegenden, geht es um Radio-Secrets. Du musst also die Frage zu einem gut gehüteten Geheimnis der Radiogeschichte beantworten. Oh, und das bei meinem Gedächtnis. Mhm. Probier mal, ob du es kannst. Okay. Und sie übrigens auch. Telefonnummer gibt's gleich. Achtung, Achtung. Turn the radio on. Yes, I guess that's the thing directly in front of me. Können wir langsam anfangen? Hallo nach Deutschland. Radio Secrets. Das Radio-Legenden-Quiz. When you love her by the radio phone. Jeden Samstag, kurz vor 18 Uhr, klingelte immer mein Telefon. Am anderen Ende der Leitung war der Hörfunksportchef des WDR, Kurt Brumme. Brumme saß im Studio am Wallraffplatz und moderierte die Sendung Sport und Musik. Natürlich ging es in der Sendung in erster Linie um die erste deutsche Fußball-Bundesliga. Aber die Hörer sollten auch darüber informiert werden, was im Heimatland des Fußballs so los ist. Ich, Toby Charles, war als gebürtiger Waliser prädestiniert dafür, darüber Auskunft zu geben. Also berichtete ich live in der Sendung, wie Manchester City oder Arsenal London gespielt hatten. Am Ende des Telefoninterviews erkundigte sich Kurt Brumme stets, wie das Wetter in England wäre. Das war immer unser kleiner Schlussgag. Mit meinem typisch britischen Akzent antwortete ich, ein bisschen Regen, aber sehr windig, manchmal auch Sonne. Jahrelang habe ich die Hörer des WDR über das Wetter in England und über den Fußball auf der Insel auf dem Laufenden gehalten. Aber im November 1984 erschien ein Artikel im Spiegel, der alles änderte. Bereits am nächsten Samstag klingelte das Telefon nicht mehr. Kein Schwein ruft mich an. Sportchef Kurt Brumme war nach Erscheinen des Artikels sogar kurzfristig vom Dienst suspendiert worden. Man warf uns vor, die Hörer des WDR arglistig getäuscht zu haben. Haben Sie eine Ahnung, was damit gemeint war? Heute sagen wir Adieu, ihr kleinen Hausfrauen. This is the final countdown. Radio Secrets. Frage an Sie, können Sie dieses Radio Secret lösen? Warum wurde die telefonische Berichterstattung über den englischen Fußball mit Toby Charles 1984 vom WDR eingestellt und der Hörfunksportchef vorübergehend suspendiert? Jetzt anrufen 0331 70 99 111. Bye. years I'm going. Goodbye, baby. Years I'm going. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. Ist das geil oder ist das geil? Sag nichts Falsches, hab auch ich mir gewünscht, die Musik. Nee, super. C2C oder C2C, ich weiß es gar nicht, C2C. Weil es sind Franzosen. Down the road. Bei Radio 1, die Rückkehr der Radiolegenden. Wir haben gerade ein Radio-Secret verlesen und gefragt, was denn eigentlich Toby Charles angestellt hat, dass er 1984 vom WDR quasi mal vorübergehend außer Dienst gesetzt wurde, beziehungsweise er die Berichterstattung aus England einstellen musste und der Sportchef sogar vorübergehend suspendiert wurde. Und das kann uns der Frank angeblich sagen. Guten Morgen, Frank. Ich habe hier, guck mal, Wurschtfinger hat wieder nicht den richtigen Knopf gefunden. Macht nichts. Hallo Frank, bist du jetzt da? Ich höre dich ganz gut. Ja, wir dich ziemlich leise, aber es geht. Was steckt denn hinter diesem Radio-Secret? Ja, ich gehe mal davon aus, dass der gute Mann gar nicht in England saß und somit auch gar keinen echten Wetterbericht von dort liefern konnte, sondern in Deutschland saß. In der Tat war es so, Toby Charles war überhaupt nicht in England, war immer die ganze Zeit in Köln, hat aber munter über den englischen Fußball und das britische Wetter berichtet und hat offenbar jahrelang ja auch gut funktioniert. Beim Dudelfunk soll das heute noch so sein. Du, ich habe so Geschichten auch schon gehört von Korrespondenten, die aus ihrem eigenen Garten Kriegsberichterstattung machen und so. Das ist, es soll sowas gegeben haben. Natürlich nicht beim öffentlich-rechtlichen Hörfunk, für den sie gerne Abgaben zahlen. Frank! Entschuldige, Beitrag. Ja, ach stimmt, so heißt das neuerdings. Ja. Also, kleiner Applaus für Frank. Gewonnen, Frank, haben Sie ein Comic, und zwar das Grab Alexanders des Großen aus dem Kreuzberger Comicladen Modern Graphics. Viel Vergnügen damit und vielen Dank für den Anruf. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Und Holger, du hast gerade auch eins dieser Radio-Secrets erzählt. Habe ich mit einem halben Ohr mitgekriegt. Peter Hofmann, der das Radio-Secret verlesen hat, war mal bei dir in der Sendung Nachrichtensprecher? Der war mal bei mir. Warst du da? Da warst du noch nicht da. Doch, ich kann mich auch noch erinnern. Der war mal Nachrichtensprecher bei uns, ja. Und dann hast du was getan, bitteschön? Ich habe dem das Manuskript angezündet. Im Studio, in der laufenden Sendung? Ja, das früher war mehr räudig. Der hat mit einem brennenden Manuskript die Nachrichten verlesen? Bis zum Schluss? Man wartet da ja immer, bis die Verkehrsnachrichten kommen oder sowas, weil im Zweifelsfall hast du irgendwie schreckliche Meldungen in den Nachrichten, und wenn sich dann ein Nachrichtensprecher und ein Team kaputt lacht, ist das immer ein bisschen blöde, so on air. Deswegen, liebe Fritzhörer, nicht wundern, wenn Holger Klein ab sofort nicht mehr zu hören ist im laufenden Programm, sondern zumindest vorübergehend suspendiert wird. Du hast das Manuskript angezündet? Ja, kann man doch mal machen. Im Studio? Ja, damals war das noch nicht an die Feuerwehr direkt. But as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? That is she who's keeping me alive. I'm keeping the little girl as my goal. Makes my life worth living, you know. Another day, just another day, I wanna live, to share the love that only she can give. And if she don't come on home, I pray the Lord will help me carry on. Another day, just another day. Another day, just another day. Tipp von Axinia Salnik. Karin Wieghorst, Begegnungen in Ateliers, eine Fotoausstellung in der Galerie im Tempelhofer Museum. Die Leipziger Galerie Eigen und Art von Judy Lübcke war bekannt für ungewöhnliche Kunstereignisse in der DDR. Bei vielen Vernissagen war die Fotografin Karin Wieghorst mit ihrer Kamera dabei. Mitte der 80er Jahre hat sie aber auch Ateliers nicht angepasster Künstler besucht. 26 Porträts sind dabei entstanden. Die Fotografierten selbst haben sie anschließend übermalt oder kollagiert. Darunter so bekannte Größen wie Neo Rauch. 1987 wurden diese Bilder in der besagten Galerie Eigen und Art ausgestellt und sind jetzt über 25 Jahre danach wieder in Berlin zu sehen. In der Galerie im Tempelhofer Museum, Altmariendorf 43, geöffnet ist zwischen 10 und 14 Uhr bei freiem Eintritt. Werbung. Heute kann Ihnen ein Keks richtig Glück bringen. Denn das neue Windows Phone 8X von HTC könnte schon bald Ihnen gehören. Was Sie dafür tun müssen? O2 Promoter suchen, Glückskeks knacken und die Botschaft entschlüsseln. Windows Phone und Ihr O2 Shop in der Wilmersdorfer Straße 112 helfen Ihnen dabei und wünschen viel Glück. Berlin ist, wenn man sich erst im Kiosk die Zeitung holt und dann vom Finanzamt sein Geld. Die große Steuerserie mit den wichtigsten Neuerungen, praktischen Rechenbeispielen und der großen Expertentelefonaktion. Jetzt täglich in der Berliner Morgenpost. Das ist Berlin. Hallo. Schon gewusst? Bei Penny geht das Wochenende schon am Freitag los. Framstag bei Penny. Da können Sie den ganzen Freitag und Samstag sparen. Diesen Framstag! Elite Vollkornfruchtjoghurt. 250 Gramm nur. Ja, richtig gehört. 29 Cent. Oder Penny Orangenlimonade. 1,5 Liter. Auch nur 29 Cent. 29 Centiger geht gar nicht. Framstag. Jeden Freitag und Samstag. Erstmal zu Penny. Neu in der Hofpfisterei. Die Pfister Öko Vollkornsonne. Das feine Vollkornbrot mit der kräftigen Kruste aus den Steinbacköfen der Hofpfisterei. Fein gemahlenes Öko-Dinkel- und Roggenvollkornmehl und gemahlene Öko-Sonnenblumenkerne verleihen der Pfister Öko Vollkornsonne ihren unverwechselbar milden Geschmack. Neu in der Hofpfisterei. Die Pfister Öko Vollkornsonne. Haben auch Sie nasse Füße bekommen? Macht nichts. Wir räumen unsere Lager jetzt 20% zusätzlich auf alle bereits reduzierten Schuhe. Aber nur bei Leiser und nur bei Schuhhof. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. Der 11 Uhr Nachrichten. Neues Mietrecht passiert den Bundesrat. Mehrere Immobilienangebote für Opus Dei Jungenschule in Potsdam. Das Wetter, Auflockerungen, dann später Regen bei 6 bis 9 Grad. Mehr dazu gleich. Hey. We used to share the summer night. 1. Nachrichten. Um 11 Uhr mit Alexandra Nestmann. Arbeitnehmer müssen pro Monat ein paar Euro weniger an Steuern bezahlen. Heute stimmte auch der Bundesrat dafür, den steuerlichen Grundfreibetrag anzuheben. Für dieses Jahr beträgt er 8.130 Euro. Ab 2014 erhöht er sich auf 8.354 Euro. Außerdem passierte die Mietrechtsreform die Länderkammer. Bei bestehenden Verträgen dürfen Mieten nur noch 15% innerhalb von 3 Jahren steigen. Bisher waren es 20%. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts über Jungenschulen hat der Opus Dei nahe Trägerverein mehrere Immobilienangebote für einen Schulstandort in Potsdam bekommen. Eins davon solle in der kommenden Woche geprüft werden, berichten die Potsdamer neuesten Nachrichten. Das Jungengymnasium soll in Potsdam oder Umgebung entstehen und zum Schuljahr 2014-2015 starten. Erstmal muss aber ein neuer Antrag zur Gründung der Schule beim Bildungsministerium gestellt werden. Die Stadt Potsdam lehnt die Schule ab. Die Pläne sind umstritten, weil Mädchen dort ausgeschlossen werden und der Trägerverein mit der streng konservativen katholischen Organisation Opus Dei verbunden ist. Der Bundestag berät über die Zweckmäßigkeit eines NPD-Verbots. Auf Antrag der SPD geht es um die Frage, ob sich der Bundestag dem Verbotsantrag der Länder anschließt. Klaus Heinrich. Hintergrund der Initiative ist der gescheiterte Versuch von SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier, eine fraktionsübergreifende Initiative zu starten. Bisher hat sich lediglich die Linksfraktion hinter die Forderung nach einem erneuten Verbotsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht gestellt. Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann kritisiert, dass weder Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich noch Kanzlerin Angela Merkel und Unionsfraktionschef Volker Kauder eindeutig Position in dieser Frage beziehen. Das erste Verbotsverfahren ist wegen des Einsatzes von V-Leuten des Verfassungsschutzes in der NPD gescheitert. Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen beginnt heute in München die Sicherheitskonferenz. Bis Sonntag diskutieren Staats- und Regierungschefs, Sicherheitspolitiker sowie Militärs- und Rüstungsindustrievertreter unter anderem über die Konflikte in Mali, Syrien und Iran. Das Treffen beginnt heute mit dem Thema Eurokrise. Die Sicherheitskonferenz ist keine Regierungsveranstaltung, sondern privat organisiert. Sie fasst keine Beschlüsse. Prominentester Gast ist US-Vizepräsident Biden. Er trifft auch mit Kanzlerin Merkel zusammen. Christoph Grabenheinrich. Eingeladen hatte Angela Merkel zwar den US-Präsidenten, nun kommt aber erstmal sein Stellvertreter. Gesprochen wird über aktuelle internationale Fragen von Nahost, über das iranische Atomprogramm bis hin zu Mali, Afghanistan, Syrien und Ägypten. Thema soll zudem der Stand bei den Bemühungen um ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa sein. Der Besuch dürfte auch erste Eindrücke liefern über die Pläne der Obama-Regierung für ihre zweite Amtszeit. Mit Sicherheit wird zudem über einen möglichen Besuch von US-Präsident Obama gesprochen, der seit einem Wahlkampfauftritt vor seiner ersten Wahl nicht mehr in Berlin gewesen ist. Und das waren die Radio 1 Nachrichten. Es ist 11:03. Jetzt weiter mit Judith Maru. Radio 1. Wetter. Bei Tief Nordfried dürfen wir uns bedanken, dass wir heute Abend noch ordentlich Regen abbekommen. Bis dahin bleibt es aber erstmal größtenteils noch trocken, wenn auch meist grau. Nur ab und zu lockert es nochmal auf. Bei milden 6 bis 9 Grad. Verbreitet werden auch schon um die 7 Grad gemessen. Nachts geht es dann runter auf 4 bis 1 Grad. Es regnet dann auch noch eine Weile vor sich hin. Teils auch mit Schnee vermischt. Morgen sind dann anfangs noch ein paar Niederschläge dabei. Im Tagesverlauf lockert es auf und dann wird es trocken sein bei 1 bis 4 Grad. Und Sonntag sind sogar bis zu 6 Grad möglich. Anfangs noch bei Auflockerungen. Im Tagesverlauf steigen dann aber die Chancen auf Schnee und Schneeregen. Verkehr. Entwarnung gibt es für die A2 Richtung Berlin. Die Bergungsarbeiten zwischen Thesen und Seeser sind abgeschlossen. Nicht so auf der Landstraße 19. Zwischen Sommerfeld und dem Kreisverkehr Herzberg ist die Straße weiterhin gesperrt. Wenn Sie sich dort auskennen, versuchen Sie am besten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Im Stadtverkehr Berlin auf der A100 Richtung Neukölln ist auf der Rudolf-Wiesel-Brücke ein Auto liegen geblieben, steht jetzt auf der rechten Spur und sorgt natürlich für Stau. Auch auf der A111 ab Flughafen Tegel. Im weiteren Verlauf Wartungsarbeiten im Britzer Tunnel. Auch dort sind jetzt 2 Spuren gesperrt und es stockt ab Tempelhofer Damm und umfahren ist auch keine gute Idee, denn auch die gerade Straße, haben sie gemeldet, ist sehr voll. Anstehen heißt es auch auf der B2, der Dorfstraße in Malchestadt einwärts aufgrund von Bauarbeiten. Und sie haben uns noch eine ganze Menge Blitzer gemeldet, die stehen unter anderem auf der A24 Richtung Berlin, kurz hinter Noroppin Süd und dann nochmal am Dreieck Havelland. In Potsdam auf der Nute-Schnellstraße Richtung Teltow hat der Blitzer jetzt seine Stellung gewechselt, steht jetzt in der Auffahrt auf Horstweg und in Berlin Spandau auf der Nonnendammallee Stadt einwärts. kann sie ebenfalls erwischen. Wenn Sie noch einen Blitzer entdecken unterwegs, dann melden Sie den einfach dazu über die 0331 70 99 888. Wir wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Steffen Halaschka. Das ist doch der Onkel von Stern-TV, ja. Und bis vor 5, 6 Jahren war ich hier Hörfunkdienstleister in arbeitnehmerähnlicher Anstellung. Lohnansager war er. Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ist aber schön, wieder da zu sein. Und es ist wirklich so unglaublich. Du gehst mal kurz Zigaretten holen und kehrst als Legende zurück. Das ist super. Holger Klein übrigens auch immer noch hier. Ich wette nicht ich los. Ich geh mal kurz Zigaretten holen. Hm. Mach dir keine Hoffnung. Waiting for the shipping call. There's something in the way I move that keeps them on that road. A star explodes a stone. A billion seasons born. Shot through the ways I know. Breaking far from shore. Of the Sun mit Standing on the Shore. 11 Uhr und genau 9 Minuten bei Radio 1 aus Potsdam-Babelsberg. Wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben und das Gefühl haben, Sie sind im Jahre 2005 wieder aufgewacht, dann ist da tatsächlich was dran. Steffen Halaschka ist mein Name. Ich habe hier mal moderiert und darf heute wieder. Vielen Dank an Radio 1 für diese schöne Idee, altverdiente Kräfte zurückzuholen. Was ist, Holgi? Falls Sie das Gefühl haben, im Jahr 2001 wieder angekommen zu sein. Richtig, ich bin auch hier. Man hat mir vor einer geraumen Stunde hier als unbekannten alten Bekannten den alten Fritz-Weggefährten Holger Klein ins Studio geschickt. Guten Tag. Und das ist wie ein Vorbild. Funkel am Arsch. Das wirst du so schnell nicht wieder los. Ich freue mich aber wirklich, im Ernst, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und ich messe auch. Du hast jetzt das Vergnügen, zusammen mit der versammelten Hörerschaft zum Teil meine Musikwünsche hier ertragen zu müssen. Ich, und auch die Gesprächsgäste, die ich mir aussuchen durfte, ertragen zu dürfen. Wen hast du denn jetzt? Wir sprechen gleich mit Bernd Begemann. Oh. Warum, werde ich noch erzählen. Und vorher gibt es Musik, die ich mir auch ausgesucht habe. Ist das toll? Danke. Ja, ist das so? Sonst macht ja keiner, was ich will. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. Wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say it, art is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know I just started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. We gon' stop the stop the music. I said, baby, so baby, are you ready? Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face, girl, I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ, let it play. Jamie Cullum. Wirklich einer meiner ganz großen Helden. Don't Stop the Music. Wenn Sie die Chance haben, Jamie Cullum live zu sehen, nicht auslassen, ist ein Erlebnis. Radio 1 mit der Rückkehr der Radiolegenden. Mein Name ist Steffen Halaschka. Mir mag zur Radiolegende offen gestanden so ein bisschen der romantische Altherrenmuff fehlen, aber ich darf jetzt leicht ergraut feststellen, dass auch meine erste Radiomoderation jetzt 20 Jahre zurückliegt. Und ich, weißt du noch, was du da gesagt hast? Ich glaube, ich sagte hereinspaziert oder sowas. Sowas Abgestandenes. Ja, immerhin. Die meisten fangen an mit dem Wort So. So, ja. So, und ich erinnere mich genau, wie damals noch in den ersten Jahren mir der Musikredakteur einen elektrischen Liedermacher aus Hamburg in die Sendung plante, mit einem Titel, der die 90er Jahre damals schon prophetisch zusammengefasste hatte. Er hieß "Du wirst dich schämen für deinen Ziegenbart". Vom großartigen Bernd Begemann ist die Rede, und der verschwand seitdem nicht mehr aus meinem Leben. Wir durften vor 10 Jahren mal zusammen Fernsehen machen beim WDR aus dem Bonner Kanzlerbungalow. Auf deiner Hochzeit hat er gespielt. Auch das ist wahr. Jetzt sind wir schon in der Yellow Press Abteilung. Verdammt! Skandal! Begemann spielte bei Alaska! Ja, in der Tat. Und es war schön. Der verdient wirklich den Titel Legende. Zu seinem 50. Geburtstag im Herbst erschien eine Compilation mit den besten Songs aus 25 Jahren. Der brennende Junge heißt sie. Und die Hamburger Musikprominenz hat ihm ein furioses Geburtstagskonzert zum 50. ausgerichtet. So erzählt man sich wenigstens. Hallo Bernd Begemann. Morgen, Steffen. Guten Tag. Sag mal, was habe ich verpasst an deinem 50. Geburtstag? Ich hab die tollsten Dinge gelesen, wer da alles auf der Bühne stand. Es war so rührend. Ich habe zu den Leuten gesagt, ihr habt einen glücklichen Mann sehr alt gemacht. Thies Ullmann hat ein Ständchen gehalten. Jan Müller von Tokotronic hat Playback, hat eine deutsche Version von Black Sabbath Paranoid gespielt. Und statt Paranoid hat er immer Begemann gesungen. Begemann! Das klingt mir immer noch in den Ohren. Ich weiß nicht, ob es angenehm ist, aber es war da König Boris von Fettes Brot hat gefreestylt, meine Freundin hat gesungen. Das wird jetzt ein bisschen lange für die Zuschauer. Ja, das sind im Wesentlichen auch Zuhörer, deswegen für die paar Zuschauer darf es ruhig lang werden. Oh, aber ich wette, die gucken gebannt ihr Radio an in diesem Augenblick, Steffen. Ich hoffe, das ist so. Und du bist auch in deinem jetzt, ich darf das sagen, fortgeschrittenen Alter ja wirklich ein Tourneemonster, das Kilometer schrubbt. Du spielst im Jahr oft mehr als 100 Konzerte, meist alleine im Auto unterwegs. Lieber Bernd, warum tust du dir das noch an? Ich denke, es ist so glamourös. Ich möchte nicht sagen, aber wirklich jeder kann eine Fernsehsendung haben, okay? Aber ein Troubadour zu sein, Leute zum Singen, zum Weinen und zum Lachen zu bringen, durch die Gabe des Liedes, ist so schön. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Ja, aber ist es, ich meine, du hast inzwischen auch Familie. Ist es so romantisch, dann die meiste Zeit des Jahres allein irgendwo im Zwei-Sterne-Hotel in Dessau zu sitzen oder auf irgendwelchen Allgäuer Rasthöfen zu dinieren? Inzwischen habe ich 3,5 Sterne und meine Freundin Dorit Jacobs kommt mit. Wir sind seit 2 Jahren zusammen und wir singen schöne Duette. Und in der Tat tue ich nicht mehr ganz so viel. Früher war ich 3 Monate am Stück unterwegs, jetzt bin ich vielleicht eine Woche, aber dann öfter. Und damit ich meine Tochter 3 Tage sehen kann. Oder du hast auch Nachwuchs, oder? Ja, in der Tat, auch ein kleines Mädchen. Und ich merke, dass Abwesenheit von zu Hause wehtun kann, aber meine Tochter hat mit 1,5 Jahren Skypen gelernt. Skype ist toll und du musst ganz viele Kriegsfilme mit ihr gucken. Warum? Das macht sie härter und so. Bloß nichts mit Prinzessin. Das ist doch schwarze Pädagogik, Bernd. Das kommt mir nicht ins Haus. Wenn ich so viel mit dem Auto unterwegs bin, ich habe ja eine absolute Spezialität, nämlich Dinge auf dem Autodach vergessen. Ich habe schon eine teure Sonnenbrille zum Beispiel geschrottet, weil ich sie auf dem Autodach habe liegen lassen. Neulich habe ich einen vollen Milchkaffeebecher auf dem Autodach stehen lassen. Oh ja. Ich empfehle das nicht zur Nachahmung. Das ist das Schlimmste und das ist überhaupt nicht so schlimm. Du denkst, du vergisst Dinge auf dem Autodach. Ich habe einmal meine Existenz auf dem Autodach vergessen. Also die Geschichte stimmt wirklich, ja? In den 90ern, als wir eine sehr tolle Session hatten und es war eine dunkle, stürmische Nacht, wir waren 12 Stunden oder so, 14 Stunden im Studio, wir hatten O St. Pauli aufgenommen, 2x zweite Wahl aufgenommen und ich war so glücklich und so high und habe meine Tasche mit meinen ganzen Songs und meinem ganzen Geld, mit dem ich die Musiker bezahlen wollte, das waren damals so 10.000 Mark, die ich mir zusammen verdient hatte in Indie-Rock-Clubs, auf dem Dach vergessen. Und mitten auf St. Pauli, natürlich war das nicht mehr da. Danach... Entschuldigung, 10.000 DM auf dem Dach in St. Pauli stehen lassen. Also wenn Leute einen fragen, was man anders machen würde, das würde ich anders machen. Darf ich auch mal was fragen? Ja, Holger, bitte. Auf welche Weise hast du dir die 10.000 Mark in Indie-Rock-Clubs verdient? Nicht, was du denkst. Ach so. Ich hab Kultur gemacht. Das sagen die anderen auch. Naja, ab und zu habe ich mir was in den Ausschnitt stecken lassen von Matrosen, aber ich finde das nicht nett, dass du das... Das lag so weit hinter mir und du reißt es wieder auf. Ja, so ist Holgi. Es tut mir leid. Es tut mir gar nicht leid. Diese Sendung steht unter der Überschrift Die Rückkehr der Radiolegenden. Ich weiß, dass du auch deine Radiolegenden hast. Also Radio war für das, was du heute machst, glaube ich, wegentscheidend, kann man das sagen? Ja, und ich persönlich liebe Radio und ich finde es toll, dass du zurück... gegangen bist, wenn auch nur kurz, weil man muss mit seinen Wurzeln Kontakt halten. Radio ist nämlich toll, weil es 1:1 ist. Kino und Fernsehen und so weiter ist so ein bisschen indirekt. Du bist natürlich brillant im Fernsehen, Steffen, aber bestimmt fühlst du dich manchmal ein bisschen wie auf Treibsand stehen und du vermisst dieses direkte 1:1 des Fernsehens. Du wirst lachen, wir sind, zumindest bei Stern TV sind wir 1:1 und live und es hat sehr viel mehr Ähnlichkeit mit Radio, als ich mir im Vorfeld hätte je erträumen lassen. Aber wer waren denn deine Radiolegenden? Wer hat dich sozusagen angefixt für die Musik, fürs Radio, fürs Zuhören? Vor allen Dingen Mel Sundog und John Peel, das waren zwei Disc-Jockeys. Und die hatten diesen, bei John Peel spürte man, dass er Musik wirklich liebte und bei Mel Sundog auch. Mel Sundog konnte so eine Aufregung veranstalten. Wenn er eine besondere Platte war, wie Rock Your Baby von George McRae, meinte er, das ist eine unglaubliche Platte. Sowas habt ihr noch nie gehört. Und dann war das wirklich sehr aufregend, zum ersten Mal Rock Your Baby von George McRae zu hören oder die neue von den Speed oder so. Ich vermisse das ein bisschen im Formatradio, dass da sollten mehr Leute sitzen, die Musik vor euch lieben, finde ich. Schwierig zu sagen. Das heißt, wenn du jetzt auf der Autobahn unterwegs bist, hörst du gar kein Radio mehr? Doch. Ich will ja kein Idiot sein. Ich möchte hören, was so ist. Und das, naja, meistens ist dann so, sind auch so Songs wie Hangover, oh. Wo ich auch übrigens finde, das ist eine Nummer, die hätte auf Deutsch nie funktioniert, oder? Ich hab gesoffen und so ein Kopf. Das singt Willi Herren auf Mallorca. Ja, aber es geht nicht in die Charts zum Glück. Schade. Ja, kannst du die deutsche Version von Pump Up the Jam? Pump up das Bier, pump es jetzt, pump es hier. Torfrock, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls gehört und mein Leben ist ärmer deswegen. Ja. Ich kenn's. Aber um dein Leben und unser aller Leben reicher zu machen, machst ja auch du im Grunde ein bisschen Radio. Du bist im Internet unter die Radiomacher gegangen, oder? Ja, ich habe einen Filmpodcast. Bei der letzten Zählung waren wir der erfolgreichste deutsche Filmpodcast. Das heißt, wie viele deutsche Filmpodcasts gibt's? Einen weiß ich nicht. Nein, wir haben dann so 50.000 Abonnenten. Ihr lacht über sowas, aber für uns kleine Indie-Rocker ist das was Tolles. Und ich bin jetzt allerdings auch so eine kleine Fernsehpersönlichkeit, weil ich da ein bisschen sowas wie der Filmkritiker von Volle Kanne bin, zum ZDF. Wie, du bist bei Volle Kanne im ZDF der Filmkritiker? Ich war erst in einer Sendung und ab Mitte Februar bin ich da ein bisschen regelmäßiger. Das ist ja sensationell. Ich werde das nicht verpassen, zumal das zu meinen Lieblingsprogrammen beim Aufstehen im Hotel vormittags gehört. Wenn ich ja, genau. Du wachst aus mit einem Kater und denkst, was so macht mache der ich also ein Zitronensorbet. Genau. Und dein Filmpodcast im Netz auf www.flimmerfreunde.de? Oder wo? Ja, oh ja, wenn ihr mögt. Ja, ich darf ja heute alles machen, was ihr will. Leitet euch das kostenlos runter oder hört es direkt bei www.flimmerfreunde.de. Wir sprechen über den Django-Film und erklären euch, ob ihr den mögen dürft und so. Sehr schön. Und vor allem hört Bernd Begemann auch mit seiner großartigen Musik. Es gibt die Compilation Bernd Begemann, der brennende Junge, die größten Hits aus 25 Jahren. Und du darfst dir selber was wünschen von dir. Ich wünsche mir das Lied, was ich auf deiner Hochzeit gespielt habe. Bis du den richtigen triffst, nämlich. Entschuldigung, Steffen. Das kenne ich. Und zwar im Duett mit? Oh, Kim Frank, Sänger der Gruppe Echt. Alle jetzt 30-jährigen Mädchen, euch fällt bestimmt das Herz in die Hose. Und hier ist euer Ex-Held, aber er ist immer noch süß. Und es ist der beste Beweis für die These, dass Bernd Begemann völlig zu Unrecht nie gechartet ist, weil das Ding hätte echt eigentlich Top 10 sein müssen. Oh, danke, Steffen. Es ist großartig. Bernd, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst mit dem Programm. Danke für den Anruf. Und wenn ich mal wieder heirate, dann melde ich mich. Nein. Darf ich dann auch wieder kommen? Ich hoffe, Silberhochzeit. Das ist abgemacht damit. Natürlich kann ich dir nicht erzählen, wo ich war, denn ich war nirgendwo besonders, bloß da, wo ich immer war. Natürlich kann ich dir nicht erzählen, wen ich traf, denn ich traf niemanden besonderen, bloß die, die ich immer traf. Und ich weiß, ich bin eine Enttäuschung für dich, denn ich bin nicht so wichtig, ich bin nicht so witzig. Du schaust dich um, du bist auf dem Sprung, denn du kannst dir jemand besser vorstellen, aber bist du Ding triffst, wirst du den richtigen triffst, bis du den richtigen triffst, nimm mich. Bist du den richtigen triffst, bis du den richtigen triffst, bis du den richtigen triffst, nimm mich. Etwas Größeres, denn du bist eine Königin. Zu Besuch in den Elendsquartieren, so fühlst du dich, wenn du bei mir bist, ohnehin. War mir klar von Anfang an, ich bin nicht der Mann, der dich halten kann. Irgendwann lässt du mich allein, aber muss es unbedingt heute sein? Bist du dem richtigen Trist? Bist du dem richtigen Trist? Bist du dem richtigen Trist? Nimm mich. Bist du dem richtigen Trist? Bist du dem richtigen Trist? Der brennende junge Bernd Begemann zusammen mit Kim Frank, ehemals echt. Und das berührt ja meine Kitschader, da müssen jetzt alle durch. Bis zu den richtigen triffst du nämlich von der Compilation Der brennende Junge. 11.27 Uhr, die Radiolegenden. Ich heiße Steffen Halaschka und die wirkliche Legende hier, Holger Klein. Hallo. Eigentlich warst du eigentlich nur kurz eingeladen, aber es gibt in der nächsten halben ich Stunde was. Ich einfach nicht weg. Es gibt in der nächsten halben Stunde was zu essen und nicht. Ach, was gibt's denn? Ich glaube, Kabeljau. Fisch. Freitags Fisch. So ist es. Gut. Sie könnten jetzt die 7367 Kilometer bis nach Greenville, South Carolina zurücklegen. Dort müssten Sie allerdings feststellen, dass die Stars alle hier sind. Wie auch die bessere Musik. Radio 1 rockt das Greenville Festival. Vom 26. bis zum 28. Juli in Paaren im Glien. Mehr Infos auf radio1.de. Das zweite Greenville Festival mit Nick Cave and the Bad Seeds, dem Wu-Tang Clan, Katzenjammer, Bonaparte, Bloodhound Gang, den Kaiser Chiefs und vielen anderen. Radio 1. Für alle, die wissen, dass das richtige Greenville nur 35 Kilometer weit weg ist und natürlich nur für Erwachsene. Werbung. Hallo. Schon gewusst? Bei Penny geht das Wochenende schon am Freitag los. Framstag bei Penny. Da können Sie den ganzen Freitag und Samstag sparen. Diesen Framstag? Summerhill Kirschbananennektar. 1 Liter zum total unsaftigen Preis von nur 88 Cent. Oder deutsche Zwiebeln. Das 2-Kilo-Netz nur 55 Cent. Ich könnte heulen vor günstig. Framstag. Jeden Freitag und Samstag. Erstmal zu Penny. So viel Geschmack für so wenig Geld. Der King des Monats bei Burger King. Jetzt der Long Chicken mit zartem Hähnchenfleisch und knackigem Salat. Im King-Menü mit großer Portion King Pommes und großem Softdrink für nur 3,99. aber nur für kurze Zeit. Burger King. Geschmack ist King. Die meisten Vorsätze haben mit Verzicht zu tun. Das macht doch keinen Spaß. Wie wär's also mit einem Vorsatz, bei dem du dir sogar was gönnst? Zum Beispiel frischen Wind für dein Wohnzimmer. Bei IKEA findest du jetzt alles, was du dafür brauchst. Viele Sofas, TV-Möbel, neue Textilien und andere tolle Ideen. Also fahr schnell los in dein IKEA-Einrichtungshaus. Nur noch morgen bei Praktika. 20% auf alles, außer Artikel der Marke Budget. 20%? Praktika, hier spricht der Preis. Wie viele Radios Sie zu Hause stapeln oder wie viele Fernseher oder PCs, ist völlig egal. Denn seit dem 1. Januar gibt's den neuen Rundfunkbeitrag. Pro Wohnung ein Beitrag. Einfach für alle. Und bei Fragen einfach fragen. Auf rundfunkbeitrag.de. Radio 1 Nachrichten. Um 11.30 Uhr mit Michael Mellinger. Der Bundesrat hat das neue Mietrecht gebilligt. Mietbetrügern kann künftig leichter gekündigt werden. Ein weiterer Punkt: bei bestehenden Verträgen dürfen Mieten nur noch 15% innerhalb von 3 Jahren steigen. Bisher waren es 20%. Der Bundesrat hat das Steuerabkommen mit der Schweiz endgültig beerdigt. Die Länderkammer lehnte den Gesetzentwurf der Bundesregierung ab. Damit sollte in der Schweiz angelegtes Vermögen genauso besteuert werden wie in Deutschland. SPD und Grüne hatten kritisiert, mit dem Abkommen würden deutsche Steuerhinterzieher gegenüber ehrlichen Steuerzahlern besser gestellt. Im neu aufgerollten Prozess um den Amoklauf von Winnenden hat das Gericht den Vater des Täters zu 1 Jahr und 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Strafe lag damit leicht unter der des ersten Verfahrens. Die Stuttgarter Kammer sprach ihn der fahrlässigen Tötung für schuldig, weil er seine Waffe nicht ordnungsgemäß verschlossen hatte. Mit dieser Pistole hatte sein Sohn im März 2009 in Winnenden und Wendlingen 15 Menschen und sich selbst erschossen. Im Streit über den neuen Rundfunkbeitrag zeigen sich die öffentlich-rechtlichen Sender dialogbereit. Der Verwaltungsdirektor des Rundfunk Berlin-Brandenburg, Brandstätter, verwies im RBB darauf, dass die Regelung für die Kommunen ebenso wie das gesamte Verfahren vom Gesetzgeber binnen 2 Jahren noch einmal überprüft würde. Der RBB sei mit Kommunen und Wirtschaft im Sendegebiet im Gespräch. Brandstätter regte außerdem eine Prüfung an, ob die Servicenummer zum neuen Rundfunkbeitrag künftig nicht kostenlos werden könne. Das waren die Radio 1 Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Judith Marow. Radio 1 Wetter. Mittlerweile liegen die Temperaturen in Brandenburg und Berlin zwischen 5 und 7 Grad. Bis zu 9 Grad sind noch drin und es bleibt noch eine ganze Weile trocken, auch wenn es nicht so aussieht, denn es ist verbreitet grau. Auflockerungen sind eher selten. Nachts geht's dann weiter mit dem Regen, der heute Abend einsetzt. Teils geht er auch in Schneeregen über, bei Tiefstwerten zwischen 4 und 1 Grad. Und morgen wird es selbst am Tagesmaximum nicht wärmer als 4 Grad. Es bleibt dicht bewölkt. Anfangs noch mit Regen. Im Tagesverlauf lässt dieser nach und dann besteht auch die Chance auf Sonne. Und Sonntag gibt's morgens Auflockerung. Im Tagesverlauf zieht es sich dann wieder zu und abends fallen dann die ersten Schneeflocken bei immerhin 2 bis 6 Grad maximal. Verkehr. Auf der A10, dem nördlichen Berliner Ring Richtung Havelland, wird noch etwa eine halbe Stunde lang gebaut zwischen Oberkrämer und dem Dreieck Havelland. Solange ist noch die rechte Spur gesperrt. Gesperrt komplett ist die Landstraße 19 in Richtung Zechliner Hütte. Das Ganze nach einem Unfall zwischen Sommerfeld und dem Kreisverkehr Herzberg. Im Stadtverkehr Berlin auf der A100 Richtung Wedding haben sie uns ein liegen gebliebenes Fahrzeug auf der Rudolf-Wiesel-Brücke gemeldet, auf der rechten Spur. In der Gegenrichtung ist das Fahrzeug dann aber schon wieder weg. Da hat es ja auch auf der Rudolf-Wiesel-Brücke gestanden und ordentliche Staus gesorgt. Die haben sich jetzt schon fast aufgelöst. Und im weiteren Verlauf sind auch die Wartungsarbeiten im Britzer Tunnel jetzt beendet. Dort rollt es wieder. Nur auf der Grade- und Lahnstraße haben sie noch stockenden Verkehr gemeldet. Und weiterhin gut 10 Minuten stehen sie an, wenn sie auf der B2 der Dorfstraße in Malchestadt einwärts müssen. Denn zwischen Blankenburger Pflasterweg und Ordnitzstraße ist die Fahrbahn verengt. Und in Tempelhof ist die Germaniastraße bis Alt-Tempelhof weiterhin gesperrt nach einem Unfall ab Ringbahnstraße. Jede Menge neue Blitze haben sie uns durchgesagt. Die stehen einmal auf der A2 Richtung Berlin, kurz vor Netzen, auf der A9 im Dreieck Potsdam im Übergang auf den südlichen Berliner Ring und dann auf dem südlichen Ring nochmal zweimal in Richtung Schönefelder Kreuz, der erste im Dreieck Nudetal und im weiteren Verlauf steht noch einer in Höhe Ludwigsfelde, in Engersdorf auf der Altlandsberger Chaussee Richtung Strausberg und in Berlin-Charlottenburg auf dem Kaiserdamm stadteinwärts. Wenn was fehlt in der Liste, dann können Sie es natürlich ergänzen über die 0331 70 99 888. Vielen Dank und gute Fahrt. Radio 1. Die Die Rückkehr der Radiolegenden mit Steffen Halaschka. Melde mich aus einer 5-jährigen Radiopause zurück, hat ein bisschen länger gedauert und sage in diesem Sinne schön, dass ich da bin, aber schön, dass Sie da sind vor allem. Sabian war das, glaube ich, aber es ist schon von meinem Monitor verschwunden, deswegen kann ich das nur aus der Erinnerung noch. Da gibt's so einen Knopf, mit dem kannst du das ach, so hoch. Hör doch, belästige mich doch nicht mit Knöpfen. Entschuldigung. Holger Klein ist hier bei mir zu Gast. Na, Steffen Halaschka ist hier bei mir zu Gast. So, ich glaube, das trifft den Kern der Wahrheit. Na, ich habe eben schon draußen zum Kollegen König gesagt, früher hat er sich mehr aus dem Konzept bringen lassen durch mein Gequatsche zwischendurch. Ist ein bisschen ärgerlich, ne? Sehr ärgerlich ist das. Ich habe gedacht, aber das ist Trollen, aber nee. Das ist aber auch im Grunde wirklich dein Verdienst. Das muss ich sagen. Ja, in einem ich wusste, bevor wir zusammen Radio gemacht haben, wusste ich nicht, dass man wie man mit solchen Buffos umgeht. Dass man wie heute auch mit 3 Zetteln in eine 3-stündige Sendung gehen kann und nicht mit 30. Ja. Und das ist wirklich die große Leistung. Das bin ich sehr froh drum. Ich bin, bevor wir uns kennengelernt haben, mit keinem Zettel in die Sendung gegangen. Heute gehe ich mit 3. Ja, das ist, haben wir uns doch sozusagen von 2 Seiten gut angenähert. Einigermaßen. Was ist denn eigentlich mit dem Fisch? Du hast mir Fisch versprochen. Ja, du hast mir Fisch versprochen. Radio 1 ist ja der einzige Sender im Hörfunk, bei dem gekocht wird, soweit ich weiß. Also im Fernsehen wird ja allerorten gekocht. Ich finde das so herzlich bekloppt, dass bei Radio 1 im Radio gekocht wird. Ich finde, also heute finde ich das mal gut. Aber ich habe gesagt, lass das ruhig im Programm drin, weil es könnte darauf hinauslaufen, dass das diensthabende Personal an den Reglern was essen darf. Bei uns, ach, das kann doch hier auch die Technik sagen, oder? Warte mal, guck mal, wir lassen das technisch ansagen. Ich kann es noch, pass mal hier. Achtung, ich sag dir, wer das ist. Radio 1. Einfach kochen mit Marco Müller von der Weinbar Rutz. Die, so habe ich recherchieren lassen, inzwischen nur noch Rutz heißt. Ist das richtig, Marco Müller? Das ist vollkommen korrekt. Servus, hallo. Servus, hallo. Willkommen bei uns im Studio. Wobei, eigentlich müssten wir es umgekehrt sagen, weil Sie sind viel öfter hier in letzter Zeit als ich. Ja, das habe ich schon gehört halt irgendwie, aber die Erfahrung liegt eindeutig bei Ihnen. Ja, bei dir. Beim Kochen. Jetzt könnt ihr euch denn nicht mal einigen, Jungs? Ich finde, wir sollten das in der Schwebe halten. Das ist eigentlich ganz schön. Marco Müller kocht hier regelmäßig, ist Sternekoch. Ich wollte immer schon mal wissen, ist es mit dem Sternekoch, das sagt sich immer gut, aber ich habe auch mal gehört, das ist eine wahnsinnige Last. Oder wenn man so einen blöden Stern hat, muss man ihn ja halten. Das heißt, man muss immer besser, immer teurer kochen, aber die Gäste finden es ja eigentlich ja bekloppt, wenn sie auch immer mehr bezahlen müssen. Ja gut, also in erster Linie ist Sternekoch sein, glaube ich, erstmal eine Leidenschaft halt und weil es sehr, sehr viel mit Spaß zu tun hat und auch mit Berufung. Und in zweiter Sicht ist halt schon, den Stern zu halten, eine gewisse Aufgabe, weil keiner möchte erstmal, wenn er so weit gekommen ist, halt den auch nachher später wieder verlieren und abgeben müssen. Das ist aber ein zusätzlicher Ansporn. Aber ich sehe es weniger als Last. Muss man tatsächlich teurer kochen? Nein. Also immer teurer kochen, damit man den Stern behält? Nee. Nein, also man bekommt den Stern ja für seine Leistung, die man erbracht hat. Also die Leistung muss man vorher erbringen und dann jährlich halten. Also das ist auch so, dass das wirklich jährlich nachkontrolliert wird. Mhm. Und das ist dann nicht so, dass man das dann halt aufs Lebenszeit hat. Also man muss die Leistung schon bringen und dann wird bei dem einen oder anderen der Anspruch nochmal höher, wo man sagt, okay, man kann da noch was basteln, hier und da. Aber im Grunde genommen hat man den Stern schon mal für seine Leistung bekommen. Und wenn man das hält und minimal besser wird, dann kann eigentlich auch nichts mehr passieren. Wie wird man da minimal besser? Also ist das irgendwie eine geheime Zutat, die es vorher noch nicht gab? Oder nein, das ist, glaube ich, eine Entwicklung wie in jedem Beruf halt irgendwie. Das ist halt, man sammelt so viel Erfahrung. Das ist bei mir jetzt auch immer noch. Ich bin jetzt mittlerweile 42 und habe jetzt seit einigen Jahren schon unseren Stern. Und aber ich lerne jeden Tag noch dazu. Also das ist eine Sache, für die diese Spannung, kochen oder zubereiten, neue Gerichte zu finden halt, ist immer wieder aufs Neue interessant. Was hast du gestern gelernt? Gestern? Ja. Oh. Das kann ich jetzt nicht sagen. Weil du jeden Tag dazu sagst, ich gestern hat er nochmal nachgeschlagen, wie man genau Kabeljau zubereiten könnte. Es ist so, es riecht nach Fisch. Man hat mich gefragt, was möchtest du eigentlich, dass der Sternekoch für dich kocht? Irgendein Leibgericht. Und nachdem die gehört haben, was ich so gerne esse, haben sie gesagt, nee, dann lass mal lieber. Und der Sternekoch sucht sich was aus und hat sich für Kabeljau entschieden. Ja. Winterkabeljau. Das heißt, der kommt tiefgefroren oder was ist ein Winterkabeljau? Nee, das wäre nicht so schön. Also im Grunde genommen wollte ich heute über Skrei reden. Und das ist eine Kabeljauart und ich dachte einfach mal, weil dieses Wort Skrei mittlerweile auf den deutschen Speisekarten oft zu lesen ist und kein Mensch wirklich weiß halt, was es ist, halt irgendwie sprechen wir einfach mal drüber. Und Skrei ist eigentlich vom Prinzip her die schönste Art von Kabeljau. Es gibt ja den Ostsee-Kabeljau, der heißt Dorsch. Der ist uns, glaube ich, allen am bekanntesten. Kabeljau an sich halt auch als Fisch, wenn er aus dem Atlantik kommt. Und der Winterkabeljau Skrei ist eigentlich ein Fisch, der aus der Barentssee nach Norwegen schwimmt und einen Weg von mindestens 600 Kilometern hinter sich legt. Und eigentlich der beste Kabeljau ist eigentlich, von dem man essen kann, weil der durch dieses viele Schwimmen ein sehr, sehr schönes Muskelfleisch hat. Also ist halt und nicht so fettig ist wie der gewöhnliche Kabeljau oder Dorsch halt, wie man ihn kennt, halt dadurch durch das ganze Fett halt irgendwie abgeschwommen hat und das Muskelfleisch ist halt unwahrscheinlich lecker und gut zu essen halt. Also und aber bestimmt politisch total unkorrekt und ganz böse, weil der überfischt ist und ganz bedrohte Tierart, oder darf man einfach so bedenkenlos mit gutem Gewissen Skrei essen? Man kann bedenkenlos Skrei essen. Also ist mittlerweile gibt es, glaube ich, keine Fischart, die nicht wirklich großartig überfischt ist, zumindest von den Lieblingsspeisefischen halt, also von den Edelfischen. Und der Dorsch, der hatte Zeit lang Probleme gehabt, die Bestände haben sich wieder erholt. Also man kann Kabeljau essen. Dann wollen wir das auch mal tun, weil ich glaube, wir haben es so gedacht, dass wir jetzt schon mal kosten. Dann lassen wir uns das 3 Minuten 30 auf der Zunge zergehen und reden dann gleich nochmal drüber, wie das zuzubereiten wäre. Aber dürfen wir schon ein bisschen? Wir können schon essen, ja. Ich habe einen Löffel mitgebracht. Oh, danke schön. Ja. Hat man das weiter gesagt, dass ich mit Gabel und Messer schon überfordert bin? Ja, dann esse ich gerne mit Löffel. Mir wurde gesagt, du tust dir weh. Ja, richtig. Kriege ich auch was zu essen oder nur den Löffel? Noch zwei Löffel. Heißt das, ich kriege auch was? Ah, er steht links von mir. Entschuldigung. Ach, du hast was hinter mir steht. Ja, und, ich dachte, ich kriege auch was. Für dich habe ich auch was mitgebracht. Echt, für mich gibt es ein Ei. Oh, dann mache ich jetzt die Videokamera weg, soll der Kollege doch gucken. So. Danke. Also ganz, ganz weiß, glänzend, fleischig, fast fettig sieht er aus. Also ist ein sehr gehaltvoller Fisch. Sehr Wir haben, also im Grunde genommen ist der gar nicht so fettig, wie er aussieht. Wir haben den nur in Olivenöl gegart. Aha. Und das ist die schonste Art und Weise. Und haben eigentlich das Bauchstück genommen, weil wir haben uns damit beschäftigt, welches Stück vom Kabeljau, wir haben den ganzen Kabeljau einmal Probe gegessen, welches Stück schmeckt am aromatischsten, und wir haben uns für das mittlere Bauchstück entschieden und haben aus dem Rest eigentlich vom Prinzip her, was normalerweise in die Pfanne wandert, dafür entschieden, den Sud zu machen, dass wir einen kräftigen Sud haben. Oh, und das sieht schon aus wie ein Gedicht, und ich probiere mal ein Löffelchen. Ist das, was ist das hier am Rand? Ist das die Haut des Kabeljaus? Ja, also wir haben eigentlich vom Prinzip her den Sud. Mhm. Wir haben den Kabeljau konfiert. Ich habe Ingwergurke dazugegeben, ein bisschen Algensalat und gebackene Haut, die dann halt so einen Crunch hat, weil die Haptik beim Essen ja auch sehr, sehr wichtig ist. Berlin und Brandenburg, Berlin und Brandenburg, aber scheiß die Wand an, ist das lecker. Echt? Ich probier mal. Was bedeutet konfiert? Was bedeutet konfiert? Konfieren ist eigentlich... Na, da freue ich mich doch, wenn es schmeckt. Ich habe, wenn ihr wollt, auch nochmal den Fond so mitgebracht, halt irgendwie, dass man den nochmal probieren kann. Konfieren ist eine Garmethode eigentlich. Das kommt aus dem Französischen. Früher wurden Entenkeulen konfiert. Das heißt, im eigenen Fett garen. Mittlerweile ist halt das Entenfett ist uns halt nicht das Beste halt, weil das halt wirklich auf die Hüften drauf geht. Olivenöl und Fisch passt sehr gut zusammen. Und es ist eine der schonsten Garverfahren, indem man halt wirklich bei 80 Grad oder weniger den Fisch in Olivenöl gart. Das nimmt den Geschmack an. Das Fett dringt nicht ein. Man hat die Aromatik. Aromatik, aber nicht das Fett auf den Hüften. Mein Gott, ist das lecker. Wir sind schon mittendrin bei der Zubereitung, das klären wir gleich nochmal ganz genau. Und verzeihen Sie, aber wir müssen jetzt einfach mal essen, das ist zu gut. Währenddessen Collapsing New People im Westbam Remix. Fisch ist noch was übrig. Spiel das Lied doch nochmal. Oh, ist das lecker. Ja. Mm. Hast du die Haut schon gegessen? Also gebratene, ich finde ja sowieso gebratene Fischhaut, finde ich immer ganz toll. Also kann man, Marco Müller ist bei uns Sternekoch aus dem Rutz. Kann man die Fischhaut essen oder ist sie nur Deko? Ihr habt die abgezogen? Die sollte man essen. Also das ist das Schöne dabei eigentlich. Also wir haben bei der Fischhaut den ganzen Tran runtergenommen, der normalerweise die Fischhaut so wahnsinnig intensiv fischig machen würde. Mhm. Und da bleibt eigentlich nur die Eleganz übrig halt. Und die haben wir ganz kurz ausgebacken. Und die ist halt, man hört es, sehr schön knusprig. Und auch gerade in Verbindung mit dem Teller, das ist halt also da die Haptik. Erstmal der Biss ist sehr, sehr wichtig halt. Das ist ein Essgefühl, aber auch der Geschmack, der sich breit macht. Also das ist fast der schönste Teil vom Fisch. Das ist wirklich toll. Ich könnte es so abends zum Fernsehen, könnte ich so als Chips essen. Eine Schüssel voll und dann... Das wäre dekadent, oder? In Tüten. Ja. 50 Gabel aus die Haut abziehen. Genau, Rest. Damit der Halaschka abends beim Fernsehen ein paar Chips hat. Rest zum Vormachen. also du hast schon gesagt, das ist konfiert, also ganz schonend gegart, das Fischfleisch. Ja. Und daneben sind Ingwergurken. Ja. Also ist ja keine Pflanze, Ingwergurke, sondern ihr habt da irgendwie Ingwer und Gurke verheiratet. Ja. Wie macht man das? Also ich fand die Kombination sehr, sehr schön. Also auch zum Skrei, da muss man sehr, sehr aufpassen, weil der Skrei auch, wenn er konfiert ist, ein sehr, sehr feiner Fisch ist. Und deswegen haben wir uns für die Frische der Gurke entschieden. Und aber die Gurke selber würde das Gericht auch mit diesem Fond, wo wir nachher Thai-Basilikum reingemacht haben, relativ platt machen. Und aber die Kombination zwischen dem, dass wir dann da richtig Ingwer reinreiben, halt Gurke, den Geschmack kann man eigentlich relativ schwer kaputt machen, weil diese Frische, die bleibt halt. Das ist ein Gericht, was man ganz, ganz schwer ruinieren kann, wenn man die Gurke kalt lässt. Und wenn man da Ingwer reinreibt, dann entsteht da halt eine sehr, sehr schöne Aromatik. Und ganz fruchtig, ganz toll. Ja, also deswegen kannst du auch bei 35 Grad im Schatten noch essen, wo du eigentlich sagen würdest, ah nee, Fisch, komm, ist ein bisschen heiß jetzt gerade. Also es ist echt prima. Also nur, es ist halt ein Winterkabeljau. Ein Skrei, da wird das mit den 35 Grad im Schatten teuer, ne? Muss du schon auf die Südhalbkugel fliegen. Muss man sich halt liefern lassen. Also den gibt's auch nur im Winterhalbjahr, oder ist das... Also diese Art des Fisches ja, weil das einmalig ist halt irgendwie, weil der Kabeljau von der... Vom Eismeer Richtung Norwegen schwimmt. Und also sage ich mal, diese Qualität, die gibt es wirklich nur im Winter. Den Kabeljau selber, den Fisch, den gibt es natürlich ganz jährlich, aber er hat eine andere Qualität. Was Kabeljau, ich finde einen großartigen Fisch, aber im Winter ist er halt am schönsten. Erster. Hat schon aufgegessen? Mhm. Oh, gut, dann muss ich jetzt wieder Musik spielen und den Rest hier in mich reinspachteln. Das ist wirklich bon funktionös lecker. Ganz, ganz super. Und kann man das auf dem Niveau nachmachen? Wir stellen das Rezept ja, glaube ich, ins Netz auf radio1.de. Ja, wir beschreiben halt, wie man den Kabeljau konfieren kann. Mit dem Fond selber, das ist relativ schwierig. Aber die Ingwergurken und den Kabeljau stellen wir morgen rein. Also nicht, dass das hier alles nicht drumherum sehr viel Spaß machen würde, mal wieder Radio zu machen. Aber allein für den Skrei hat sich das Kommen nach Potsdam gelohnt. Vielen, vielen Dank. Da freut mich. Radio 1. Einfach kochen mit Marco Müller von der Weinbar Rutz. www.radio1.de. Da gibt's das Rezept zum Skrei dann in Bälde auch nochmal abzugreifen. David Bowie ist übrigens auch zurück. Rückkehr einer Radiolegende mit Where Are We Now? Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, remember the stars. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Some people cross bars and book fingers are crossed just in case, walking the dead. Von No im Filmtheater Friedrichshain. No mit Ausrufezeichen, das war eine Kampagne gegen den chilenischen Diktator Pinochet. 1988 musste er per Referendum darüber entscheiden lassen, ob er als Präsident im Amt bleiben darf. No, das hieße ein Ende von Folter und Angst. Keine Menschen mehr, die einfach verschwinden, Meinungsfreiheit und Demokratie. Alle Zeichen deuteten damals allerdings auf Pinochets Sieg. In dieser aussichtslosen Situation engagierte das Oppositionsbündnis einen jungen Werbefachmann, der es reißen sollte. Aber wird er in der Lage sein, seinen Landsleuten genügend Appetit auf die Demokratie mit einer Kampagne zu machen? No, eine filmische Reise ins Chile der 80er Jahre um 20.45 Uhr erstmals zu sehen im Filmtheater am Friedrichshain, Bötzestraße 1. Mit dabei ist auch der Regisseur Gael García Bernal. 8 Euro kosten die Karten. Und ich bin sicher, die 8 Euro lohnen sich, aber die können Sie auch noch sparen, denn wir haben Freikarten für No. Und zwar unter 0331 70 99 111. Werbung. Nur ein gegrillter Burger ist ein guter Burger. Probier noch heute bei Burger King den Big King für nur 1,99. Mit zweimal Beef auf offener Flamme frisch gegrillt, zweimal Käse und original Big King Soße. Der Big King bei Burger King, aber nur für kurze Zeit. Jetzt probieren. Burger King. Geschmack ist King. Bei C&A gibt's jetzt 50% Rabatt auf alle bereits reduzierten Artikel. Aber nur bis zum 2. Februar. Wir lieben Sale. Jetzt in allen C&A-Filialen. Achtung, diese Woche letzte Gelegenheit. Höffner schenkt Ihnen die Mehrwertsteuer auf Möbel und Küchen. Zusätzlich viele Marken bis zu 40% reduziert und eine 0% Finanzierung über 36 Monate. Ach, guck mal da, der Finanzminister, klar, der will auch die Mehrwertsteuer geschenkt bekommen. Mehrwertsteuer geschenkt, aber nur noch diese Woche und nur bei Möbel Höffner. Hallo, schon gewusst? Bei Penny geht das Wochenende schon am Freitag los. Framstag bei Penny. Da können Sie den ganzen Freitag und Samstag sparen. Diesen Framstag! Elite Vollkornfruchtjoghurt. 250 Gramm nur. Ja, richtig gehört. 29 Cent. Oder Penny Orangenlimonade. 1,5 Liter. Auch nur 29 Cent. 29 Centiger geht gar nicht. Framstag. Jeden Freitag und Samstag. Erstmal zu Penny. Tolle Aktionen in der Punkstraße und Marzahn sowie Schulranzenmesse in Waltersdorf. Außerdem heute und morgen Energiespartage mit 20% auf LED-Leuchten und LED-Leuchtmittel sowie 50 Euro Energiesparprämie beim Kauf eines A3-fach plus Elektro-Großgerätes. Höffner, gib mir mehr Energie. Höffner, wo Wohnen wenig kostet. Haben auch Sie nasse Füße bekommen? Macht nichts. Wir räumen unsere Lager jetzt 20% zusätzlich auf alle bereits reduzierten Schuhe. Aber nur bei Leiser und nur bei Schuhhof. So viel Geschmack für so wenig Geld. Der King des Monats bei Burger King. Jetzt der Long Chicken mit zartem Hähnchenfleisch und knackigem Salat. Im King-Menü mit großer Portion King Pommes und großem Softdrink für nur 3,99 €. Aber nur für kurze Zeit. Burger King. Geschmack ist King. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. We'll be right back. but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Radio 1 Nachrichten. Um 12 Uhr mit Michael Mellinger. Der Bundesrat stimmt heute über mehrere im Bundestag verabschiedete Gesetze ab. Bereits zugestimmt hat die Länderkammer der Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags. 2014 erhöht er sich um 224 auf 8.354 Euro. Außerdem passierte die Mietrechtsreform die Länderkammer. Aus Berlin Christoph Ulrich. Künftig heißt es also, dass zum Beispiel Lärm und Dreck in den ersten 3 Monaten nicht mehr ausreichen, um die Miete mindern zu können. Außerdem dürfen Hausbesitzer die Miete in begehrten Ballungsräumen alle 3 Jahre nur noch maximal um 15 statt wie bisher um 20% erhöhen. Die Viertel, die es betrifft, legen die Länder fest. Nicht geregelt ist dagegen der Aufschlag bei Neuvermietungen. Die Besitzer können auch weiterhin bei neuen Verträgen so viel drauflegen, wie sie wollen. Sehr zum Ärger von SPD, Grünen und Linken, die eine Deckelung fordern. Eine weitere nun gültige Neuerung: Mietnomaden können einfacher via Zwangsräumung vor die Wohnungstür gesetzt werden. Der Bundestag berät über die Zweckmäßigkeit eines NPD-Verbots. Auf Antrag der SPD geht es um die Frage, ob sich der Bundestag dem Verbotsantrag der Länder anschließt. Klaus Heinrich berichtet. Hintergrund der Initiative ist der gescheiterte Versuch von SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier, eine fraktionsübergreifende Initiative zu starten. Bisher hat sich lediglich die Linksfraktion hinter die Forderung nach einem erneuten Verbotsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht gestellt. Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann kritisiert, dass weder Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich noch Kanzlerin Angela Merkel und Unionsfraktionschef Volker Kauder eindeutig Position in dieser Frage beziehen. Das erste Verbotsverfahren ist wegen des Einsatzes von V-Leuten des Verfassungsschutzes in der NPD gescheitert. Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen beginnt heute die Münchner Sicherheitskonferenz. Bis Sonntag diskutieren Staats- und Regierungschefs, Sicherheitspolitiker sowie Militärs- und Rüstungsindustrievertreter unter anderem über die Konflikte in Mali, Syrien und Iran. Prominentester Gast ist US-Vizepräsident Biden. Er trifft heute auch mit Kanzlerin Merkel zusammen. Christoph Graben-Heinrich berichtet. Eingeladen hatte Angela Merkel zwar den US-Präsidenten, nun kommt aber erstmal sein Stellvertreter. Gesprochen wird über aktuelle internationale Fragen von Nahost, über das iranische Atomprogramm bis hin zu Mali, Afghanistan, Syrien und Ägypten. Thema soll zudem der Stand bei den Bemühungen um ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa sein. Der Besuch dürfte auch erste Eindrücke liefern über die Pläne der Obama-Regierung für ihre zweite Amtszeit. Mit Sicherheit wird zudem über einen möglichen Besuch von US-Präsident Obama gesprochen, der seit einem Wahlkampfauftritt vor seiner ersten Wahl nicht mehr in Berlin gewesen ist. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts über Jungenschulen hat der Opus Dei nahe Trägerverein mehrere Immobilienangebote für einen Schulstandort in Potsdam bekommen. Eins davon solle in der kommenden Woche geprüft werden, berichten die Potsdamer neuesten Nachrichten. Das Jungengymnasium soll in Potsdam oder Umgebung entstehen und zum Schuljahr 2014-2015 starten. Erstmals muss aber ein neuer Antrag zur Gründung der Schule beim Bildungsministerium gestellt werden. Die Stadt Potsdam lehnte die Schule ab. Die Pläne sind umstritten, weil Mädchen ausgeschlossen werden und der Trägerverein mit der streng konservativen katholischen Organisation Opus Dei verbunden ist. Das waren die Radio 1 Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Judith Maro. Radio 1 Wetter. Verbreitet werden jetzt um die 7 Grad gemessen, aber das war es dann auch schon fast. Mehr als 9 Grad sind nicht drin. Es überwiegen auch heute wieder dichte Wolken und zum Abend setzt Regen ein. Der wird uns dann auch nachts erhalten bleiben. Je nach Temperatur kommt auch Schneeregen runter, bei Tiefstwerten zwischen 4 und 1 Grad. Und morgen wird es tagsüber genauso warm, wie es nachts kühl war. Maximal 4 Grad sind drin. Anfangs wird es noch ein bisschen Regen geben, tagsüber lockert es dann aber mehr und mehr auf. Und Sonntag wird es genau umgekehrt. Anfangs noch Auflockerungen, später dichte Wolken und spätestens abends dann auch Schneeregen oder Schnee bei 2 bis 6, in Berlin um 5 Grad maximal. Verkehr. Entwarnung zunächst für die Landstraße 19. Zwischen Sommerfeld und dem Kreisverkehr Herzberg sind die Bergungsarbeiten abgeschlossen. Dort haben Sie wieder freie Fahrt. Vorsicht jetzt bitte auf der A11. Zwischen dem Dreieck Schwanebeck und Bernau Süd ist ein Fußgänger auf dem Standstreifen unterwegs. Also bitte in beiden Richtungen entsprechend vorsichtig fahren. Im Stadtverkehr Berlin auf den Stadtautobahnen rollt es momentan sehr gut. Nicht so auf der B2, der Dorfstraße in Malchow. Stadteinwärts haben Sie gemeldet, steht man mittlerweile wieder gut 15 Minuten aufgrund der Bauarbeiten zwischen Blankenburger Pflasterweg und Ortnitz. Straße. Und in Tempelhof ist die Germania-Straße weiterhin gesperrt in Richtung Tempelhofer Damm. Das Ganze nach einem Unfall wegen Bergungsarbeiten und ab der Ringbahnstraße. Blitzer stehen auf der A2 Richtung Berlin kurz vor Netzen. Außerdem auf der A24 zweimal Richtung Berlin, kurz hinter Neuruppin Süd und am Dreieck Havelland. In Potsdam auf der Nutte-Schnellstraße Richtung Teltow in der Auffahrt Horstweg. Und in Berlin-Karlshorst wird auf der Waldo-Allee gelasert und sofort kassiert. Und wenn was fehlt, können Sie es ergänzen über die 0331 70 99 888. Danke und eine gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Steffen Halaschka. Tja, da freuen Sie sich berechtigterweise auf eine Radiolegende. Und dann kommt bloß der Halaschka. Ich vermute einfach, vielleicht ist da eine Legende weggestorben in der Zwischenzeit oder so, weil die haben auch verdächtig kurzfristig angerufen. Das ist eine Falle, Steffen, das ist eine Falle! Holger Klein ist immer noch mit mir im Studio. Alter Radiofritze, ach, ist das schön. Und eine echte Radiolegende übrigens haben wir bis 13 Uhr auch noch im Programm. Günther Jauch hat sich zum Telefonat angesagt. Ja, mal gucken, ob das klappt nachher. Coldplay und Lovers in Japan. So schlecht nicht. Vielen Dank an Radio 1 für diese schöne Einladung an die alten Stätten des Grauens ins Hörfunkstudio von Radio 1. Mir gegenüber sitzt Holger Klein, mit dem ich hier vor nunmehr 10 Jahren... Ja, die Band hat sich vor 10 Jahren aufgelöst. Genau, vor 10 Jahren haben wir uns aufgelöst. Davor waren wir die Radiofritzen beim befreundeten und benachbarten jungen Sender Fritz. Die junge Welle. Der ist so jung auch nicht, die werden auch schon 20 Jahre. Ja, im März. Ja. Gibt es große Party? Bist du da eingeladen? Bisher hat mir noch keiner was gesagt. Nein, ich glaube, es gab eine Rundmail. Okay, mal gucken. Vielleicht komme ich auch vorbei. Ja, warum denn nicht? Ja. Aber plus eins dürfen wir nicht, sonst würde ich dich einfach mitnehmen auf Gästeliste. Ist klar, danke. Cool. Wie sieht es eigentlich bei dir aus mit Sport? Ich weiß damals, also wir haben ja, glaube ich, einmal, wir haben in der Sendung morgens mal gemeinsam Frühsport gemacht, was eine total bekloppte Idee ist. Wir haben doch sogar damals versucht, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ich im Jahnstadion versucht habe, den Weltrekord im 100-Meter-Lauf zu brechen. Das stimmt. Was ja im Wesentlichen daran gescheitert ist, dass mir auf halber Strecke jemand ein Bier angeboten hat. Weißt du noch deine Zeit? Nee, weiß ich nicht mehr. Es war unter einer Minute, aber nicht viel. Ja, da haben wir tatsächlich damals, ich glaube, da sind auch so 50 oder 100 oder 500 Hörer sind ins Stadion gekommen. Ja, ich glaube, eher 50. In der Erinnerung, lass uns einigen auf 5000. Das war voll. Also draußen haben sie auch noch gestanden. Und, Und dann, aber sonst bist du nicht so sportbegeistert, ne? Kann man nicht behaupten. Hängen hier Kameras? Das geht so. Ich gehe gern spazieren. Ich habe ja tatsächlich Fußball für mich entdeckt. Ach, zum Gucken meinst du es? Zum Gucken. Spielen? Ja, gucken, das habe ich mittlerweile auch. Ich verstehe mittlerweile Fußballspiele, wenn ich sie sehe. Wo gehst du hin? Was ist dein Verein? Ich habe gar keinen Verein. Darum hassen mich auch alle, weil ich finde es immer total spannend und freue mich immer, wenn ein Tor geschossen wurde, das geil aussah. Aber ich ordne mich halt keinem Lager zu. Darum gucken Leute auch nicht so gerne Fußball mit mir. Dann kommst du einfach am 18. Februar nach Hamburg. Dann gehen wir mal zusammen St. Pauli gegen Ach komm, St. Pauli-Fan sein ist einfach. Oh, wieso? Ja, so ein bisschen Antifa. Das ist überhaupt nicht einfach. Platz 13 in der zweiten Liga ist nicht einfach. Dann bin ich jetzt auch St. Pauli-Fan. Also vielleicht haben wir gleich ein paar Argumente für dich, weil wir reden über diesen seltsamen Mythos St. Pauli. Warum eigentlich diese Fahrstuhlmannschaft, die also lange entfernt ist von wirklich goldenen Fußballzeiten, so populär ist, auch international ja Anhänger hat, und zwar mit dem Sportdirektor Rashid Azouzi, der ist gleich am Telefon, ein ehemaliger Nationalspieler sogar. Wo hat er gespielt? Marokko. So, und der ist gleich am Telefon. Ich habe den falschen Regler hochgezogen, deswegen diese Kunstpause. Aber es hat auch für ein bisschen Dramatik gesorgt. Radiohead kennst du auch? Radiohead kenne ich auch. Ja. Creep kennst du auch? Kenne ich auch. Und das ist die Version von Max Mutzke. Hat ein tolles Jazzalbum gemacht, Durcheinander. Max Mutzke mit Creep, und danach sprechen wir hier über meine Mannschaft. You were here before. Look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. But I'm a creep, I'm a weirdo. Perfect body, I want a perfect soul. I want you to know this when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. whatever makes you happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't belong here. Der Mann, der damals in Istanbul für Deutschland gesungen hat, Max Mutzke. Jetzt mit Jazz-Album Durcheinander. Schöne Version, oder? Welchen Platz hat er denn damals gemacht? 6 oder 8. War ja so ein ganz achtbarer. Aber er kann auch ohne Stefan Raab im Rücken. Das ist das Tolle. Kann man sich auch durchaus mal live angucken. Habe ich gesehen. War ein großes Vergnügen. Radio 1 hier mit der Rückkehr der Radiolegenden. Steffen Halaschka ist mein Name. Und ich habe ja schon gerade drüber gesprochen. Man sucht sich seinen Fußballverein ja im Grunde auch gar nicht aus. Also der fällt einem so zu. Der fällt einem zu. Also sonst wäre ja bei Arminia Bielefeld oder beim KSV Hessen Kassel inzwischen nichts mehr los im Stadion. Aber ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin qua Geburt eigentlich dem KSV Hessen Kassel zugelost geworden, bevor er dann in den 80er Jahren runterfiel in die sportliche Bedeutungslosigkeit und noch nicht wirklich wieder zurückgekehrt ist. Und dann kamen Jahre der fußballerischen Heimatlosigkeit, bevor mich dann, als ich nach Hamburg zog, ein Verein wieder in seine stark behaarten Arme geschlossen hat. Ein Verein, ja? Wie ist das passiert? Indem ich mit Leuten ins Stadion gegangen bin. Ach so. Und gemerkt habe, das fühlt sich hier richtig, richtig gut ein, weil die Atmosphäre stimmt, weil das ein Verein ist, der Seele hat, der Charme hat, der mit Verlaub Eier hat und der tatsächlich auffallend anders tickt. Ich rede vom Weltpokalsieger-Besieger, dem FC St. Pauli. Und über dieses Gefühl, über diesen Mythos, auch über die Wirklichkeit dahinter reden wir mit dem Sportdirektor vom FC St. Pauli. Rashid Azouzi ist am Telefon. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, Ihnen geht's ja wie mir im Grunde. Sie sind noch gar nicht so lange Paulianer. Sie haben bis zum Sommer an der sensationellen Aufstiegsgeschichte von Greuther Fürth mitgestrickt und hätten ja jetzt Sportdirektor eines Erstligavereins sein können und viel Lorbeeren einsammeln, stattdessen zu diesem unsteten Kiezclub in der zweiten Liga. Warum, um Himmels Willen? Ja, weil ich für mich persönlich einfach dann auch sehen musste, wie mein weiterer Weg sein kann und weil natürlich der Verein einen absoluten Reiz hat. Ich war ja selber auch Spieler und habe das erleben dürfen auf dem Platz und ich jetzt als Sportdirektor in dem halben Jahr in sportlich schwierigen Situationen, wie der Verein sich nicht nur über die sportlichen Erfolge definiert, sondern ja einfach über das Erlebnis, was man hier hat. Ja, wie würden Sie das im Vergleich mit Greuther Fürth beschreiben? Also dieses Erlebnis St. Pauli, ist das nur ein genial vermarkteter Mythos oder unterscheidet sich das wirklich von anderen Vereinen? Doch, das unterscheidet sich. Also inwiefern? Ich hab 15 tolle Jahre auch in Fürth gehabt, ja. Und wir haben da wirklich was aufbauen können über diese ganze Zeit. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, was die Stimmung im Stadion angeht, doch auch grundsätzlich verschieden, auch zu vielen anderen Vereinen, ja, die ich auch als Spieler erlebt habe oder auch in meiner Funktion jetzt als Sportdirektor. Auch als gegnerische Mannschaft, wenn du hier beim FC St. Pauli spielst, wirst du mit Applaus verabschiedet. Ja? Und ich habe im letzten Jahr ein Erlebnis gehabt mit Fürth und wir waren der Konkurrent um den Aufstieg und wir haben in der letzten Sekunde hier auf St. Pauli den Ausgleich geschossen, das 2-2 und unsere Mannschaft ist trotzdem mit Applaus verabschiedet worden. Also wo erlebt man sowas? Ein zweites Mal, das gibt's nicht und das macht es letztlich irgendwo aus. Ist es eigentlich richtig, dass das Millerntor, also das Heimatstadion von St. Pauli, das einzige Stadion weltweit ist, in dem die Gästehymne gespielt wird vorm Spiel? Nein, das gibt's glaube ich woanders auch. Also das ist so nicht richtig. Das ist vielleicht ein Mythos. Aber in der Liga glaube ich sehr untypisch. Also ich habe immer Besucher von außerhalb erlebt, die das total verblüffend fanden, dass sie ihre eigene Hymne hören durften im gegnerischen Stall. Ja, das ist schon richtig so, dass es nicht überall so ist und viele das vielleicht auch als Affront gegen sich verstehen. Und das ist ja das, was ja den Unterschied auch ausmacht, ja, dass man den Gegner respektiert, ja, und auch wenn man vielleicht dann oder wenn die eigene Mannschaft dann vielleicht verliert, dass man dem Gegner, wenn er natürlich, wenn das auch alles fair abgelaufen ist, dann auch vernünftig verabschiedet, fair verabschiedet. Und das ist wirklich der Unterschied zu vielleicht allen anderen Vereinen. Du hast das vielleicht nochmal in England in der Art so. Da darf ich auch mal was fragen? Frag mal. Okay. Inwieweit unterscheidet sich eigentlich ein Sportdirektor von allen anderen Direktoren, die da so rumlaufen? Also ich würde einfach für mich sagen, dass ich, dass mein Arbeitsgebiet der sportliche Teil ist und ich mit dem Kaufmännischen nicht so viel zu tun haben möchte. Natürlich habe ich in meinem Bereich oder meinen Etat, den ich zu verwalten habe, aber ich kümmere mich jetzt nicht um die ganzen Marketing-Sachen oder um den kaufmännischen Bereich. Ach, das ist wie so Strom aus der Steckdose, Geld kommt einfach aus der Kasse. Naja, wir müssen ja auch dafür, einiges dafür tun, dass Geld in die Kasse kommt, indem wir gute Leistungen abliefern oder indem wir gute Spiele entwickeln, die wir vielleicht verkaufen oder indem wir halt in die Bundesliga aufsteigen. Also so ist es ja nicht, so, dass wir nur warten, dass wir das Geld ausgeben. Man muss sagen, wirtschaftlich gesehen geht es dem Verein sehr, sehr gut. Also was auch an, denke ich, an der Beliebtheit der Marke St. Pauli liegt. Und trotzdem gibt es da in finanzieller Hinsicht ein paar Unterschiede. Es gibt keinen Stadionsponsor. Das Millantor heißt nicht irgendwie, Otto-Versand-Stadion. Und das soll auch so bleiben. Es gibt bei der Vergabe der VIP-Logen gibt es durchaus dann auch Aufruhr, wenn das den Fans so nicht gefällt, wie es laufen soll. Ja. Wie lange lässt sich so viel Sozialromantik im Profifußball durchhalten, dass man wirklich auch beim Marketing nicht jeden Euro mitnimmt? Ja, das muss man einfach für sich als Verein entscheiden. Ja, wo will man hin und mit welchen Mitteln? Ja, also wir sind wirklich wirtschaftlich mittlerweile sehr gut aufgestellt, oder was heißt sehr gut? Wir sind zumindest nicht mehr wie vor ein paar Jahren darauf angewiesen, dass uns Leute unterstützen. Also das ist in den letzten Jahren, hat sich das sehr, sehr gut entwickelt. Gleichzeitig gibt es einfach gewisse Werte, wofür der Verein hier steht und dass man auch nicht alles mitmacht. Das ist ein mitgliedergeführter Verein, also ein e.V. In vielen anderen Fußballvereinen gibt es ja GmbHs oder AGs, wo die Mitglieder nicht mehr ganz so diesen direkten Einfluss haben. Hier ist das so und deswegen wird das, denke ich, auch immer so bleiben. Ja. Es ist ja auch insofern schon untypisch. Ich meine, wo gibt es ein Stadion, in dem gesammelt von den Rängen heruntergesungen wird, wir sind Zecken, asoziale Zecken. Hat Sie das nie irritiert? Ja, gut, das ist halt auch, Sie wollen damit vielleicht auch sagen, wo Sie herkommen und dass Sie das auch nicht vergessen möchten. Und das ist aber okay, das ist ja genau das, was es ausmacht. Ja, also sie halten sich für nichts Besseres und das wollen sie letztlich nachher auch auf dem Platz sehen, ja, dass jeder Spieler auch alles gibt und wenn das der Fall ist, dann wird man auch immer unterstützt, egal ob man verliert oder dann vielleicht auch sogar absteigt. Man erwartet von einem Sportdirektor natürlich auch qua Amt ein sportliches Vorbild. Was tun Sie eigentlich als Ex-Bundesliga-Profi und Ex-Nationalspieler, damit Sie jetzt in sitzender Tätigkeit nicht komplett aufquellen? Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Vor allen Dingen ist es ja auch nicht so, dass man hat ja noch eine Familie. Ich habe zwei Töchter, zwei niedliche und eine nette Frau. Und trotzdem muss man ja auch ein bisschen mehr auf die Ernährung achten. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie im Trainingslager schon vor allen anderen aufstehen und dann um 7 Uhr selber ein bisschen Fitness machen. Sie sind selber gut informiert, ja. Im Trainingslager geht's wenn der normale Alltag ist, dann ist es ein bisschen schwieriger, dann muss man halt dann schon um 6 aufstehen, was ja auch möglich ist, also aber da fehlt mir ab und an mal, ja, die Muße, das dann auch zu machen, weil ich meine Kinder auch, in den Kindergarten, in die Schule bringe und dann muss man halt noch früher aufstehen. Im Trainingslager ging es, ja, da haben wir um 8 Uhr dann Frühstück gehabt und dann ging es um 7 Uhr in den Kraftraum und da haben wir eine Stunde gearbeitet, ja. Rashid Azouzi, Sportdirektor vom FC St. Pauli, mit der letzten für Sie unbequemen Frage. Wir senden für Berlin und Brandenburg und am Sonntag geht es wieder richtig los. Dann ist Cottbus am Millantor. Was können Sie jetzt unseren Hörern in und um Cottbus versprechen für Sonntag? Ja, dass wir alles versuchen werden, um Cottbus zu schlagen. Aber die Energie macht es dieses Jahr sehr, sehr gut nach einer schwierigen letzten Saison. Und ich wünsche Ihnen nach unserem Spiel dann viel, viel Erfolg und viel Glück. Aber am Sonntag müssen die 3 Punkte bei uns bleiben. Mit wie vielen Toren genau? Ja, das sowas mache ich zum Beispiel nicht, aber eins mehr langt. Und wenn das eine fällt, wie klingt das dann? Das klingt dann so. Denn das ist die Torhymne am Millantor. Song 2 von Blur. Ja. Und das ist ein Erlebnis, wenn demnächst dann 29.000 Menschen gemeinsam Wuhu brüllen. Rashid Azouzi, vielen Dank und viel Erfolg für Sonntag. Ja, schöne Grüße ans Studio. Ciao. was young. It's not my problem. It's not my problem. Woo-hoo! When I feel heavy metal, woo-hoo! And I feel that I need a woo-hoo! When I lie and I'm amazing all of the time, I'll never show what I need to. Please let me down. Neues Gefühl, stellst mein Leben auf den Kopf und lachst mich aus. Ich hab tausendfach versucht, ein neues Wort dafür zu finden, und am Ende läuft es doch auf Liebe raus. Ich hab das Gefühl, du warst immer schon hier. Ah, als wärst du immer schon mein Teil von mir. Sicher sein, hebst jeden Teil der Schwerkraft auf und trotzt allen Gesetzen der Physik und lässt mich schwerelos sein. Eltern geht da das Herz auf, das kann ich bestätigen. Die wundervolle Diane Weigmann ist das. Eltern? Ja. Von ihrem neuen Album Kein unbeschriebenes Blatt. Mehr dazu am kommenden Donnerstag, 14 Uhr. Dann ist Diane Weigmann live hier auf Radio 1. Dies ist sicherlich, verehrte Hörer, ein ganz bedeutsamer Moment. 50 Jahre Fußball-Bundesliga heißt auch 10 Jahre Fußball-Tippspiel auf Radio 1. Jetzt wieder kostenlos mitmachen oder neu einsteigen unter www.radio1.de. An jedem Spieltag gewinnt der beste Einzeltipper ein Wellnesswochenende für zwei im Best Western Hotel Marina Wolfsbruch in Rheinsberg. Und immer samstags ab 14 Uhr Fußball auf die Ohren. Arena Liga Live. Fußball und Rock'n'Roll. Mit Andreas Ulrich und der legendären Bundesliga-Schlusskonferenz. Und der Pfiff, den Sie hörten, ist der Schluss. Mehr Infos unter radio1.de. Radio 1. Für fußballverrückte Extremtipper. Und natürlich nur für Erwachsene. Werbung. Und zum dritten Verkauf. Das Motorrad Baujahr 67 an den jungen Mann da. Schatz, wie bezahlen wir das eigentlich? Mit einem Kredit. Ja, aber wenn wir... Dann zahlen wir die erste Rate später. Ist schon vereinbart. Und wenn... Dafür haben wir einen ratenfreien Monat. Der flexible Deutsche Bank Privatkredit. Jetzt zu Top-Konditionen. Ah, als nächstes ist Schmuck dran. Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft. Hey, du gehst jetzt da raus und holst dir das Sub des Tages für nur 2,49 Euro. Ist das klar, Schweinebacke? Subway. Eat fresh. Nur in teilnehmenden Stores. Nur heute und morgen und nur bei Real. Kalbschnitzel, Braten oder Gulasch aus der Keule. 100 Gramm für je nur 1,29 Euro. Real. Einmal hin. Alles drin. Und falls Sie lieber shoppen statt schmoren, dann besuchen Sie doch mal unseren Online-Shop. Hallo? Schon gewusst? Bei Penny geht das Wochenende schon am Freitag los. Framstag bei Penny. Da können Sie den ganzen Freitag und Samstag sparen. Diesen Framstag? Summerhill Kirschbananennektar. 1 Liter zum total unsaftigen Preis von nur 88 Cent. Oder deutsche Zwiebeln. Das 2-Kilo-Netz nur 55 Cent. Dich könnte heulen vor günstig. Framstag. Jeden Freitag und Samstag. Erstmal zu Penny. Graziano, was macht Cibo Espresso eigentlich so besonders? Die beste Bohnen, die sorgfältige Röstung, das intensive Aroma und dass man mit ihnen gewinnen kann. Gewinnen Sie jetzt Ihren Smart Fortwo. Teilnahmecodes auf jeder 1000 Gramm Packung Espresso und Kaffeecrema. Jetzt für nur 9,99 Euro. Das gibt es nur bei Cibo. Hey, mach dein Sub zum Action-Menü mit Softdrink und Chips. Subway, eat fresh. Die meisten Vorsätze haben mit Verzicht zu tun. Das macht doch keinen Spaß. Wie wär's also mit einem Vorsatz, bei dem du dir sogar was gönnst? Zum Beispiel frischen Wind für dein Wohnzimmer. Bei IKEA findest du jetzt alles, was du dafür brauchst. Viele Sofas, TV-Möbel, neue Textilien und andere tolle Ideen. Also fahr schnell los in dein IKEA-Einrichtungshaus. So muss Technik. Jetzt bei Saturn. Der große Technikbonus auf alle Produkte. Ab 499 Euro einkaufen und einen 50-Euro-Gutschein sichern. Und bei einem Einkaufswert ab 999 Euro gibt's sogar einen 150-Euro-Gutschein. Der große Technikbonus. Jetzt auf saturn.de und in allen Märkten. Nur bis Samstag, 2. Februar. Saturn. So muss Technik. Erleben Sie Roman Polanskis Meisterwerk. Ich bin zum Leben erwacht. Tanz der Vampire. Deutschlands beliebtestes Musical. Nur noch bis Sommer. Und nur in Berlin. Jetzt Tickets sichern unter tanzdervampire.de. Radio 1. Nachrichten. Um 12.30 Uhr mit Michael Mellinger. Der Bundesrat stimmt heute über mehrere im Bundestag verabschiedete Gesetze ab. Bereits zugestimmt hat die Länderkammer der Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags und der Mietrechtsreform. Danach dürfen bei bestehenden Verträgen die Mieten binnen 3 Jahren nur noch um 15% erhöht werden. Außerdem soll Mietbetrügern leichter gekündigt werden können. Endgültig abgelehnt hat die Länderkammer das Steuerabkommen mit der Schweiz. In einer weiteren Entscheidung hat der Bundesrat mehr als 580 Millionen Euro für den Ausbau der Kleinkinderbetreuung in den Ländern freigegeben. Bis August sollen 38% der unter 3-Jährigen einen Betreuungsplatz bekommen. Zum Ausbau der Kindertagesstätten bekommen die Kommunen günstige Kredite der staatlichen KfW-Bank. Die NATO hat eine Beteiligung am Militäreinsatz in Mali ausgeschlossen. Die UNO habe einen afrikanisch geführten Einsatz beschlossen, sagte NATO-Generalsekretär Rasmussen. Er begrüße aber den französischen Einsatz und die Unterstützung durch andere NATO-Länder. Im Berufungsprozess um den Amoklauf von Winnenden ist der Vater des Täters zu 1 Jahr und 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, etwas weniger als im ersten Verfahren. Die Stuttgarter Kammer sprach den Sportschützen der fahrlässigen Tötung für schuldig, weil er die Tatwaffe nicht ordnungsgemäß verschlossen hatte. Mit der Pistole hatte sein Sohn im März 2009 in Winnenden und Wendlingen 15 Menschen und sich selbst erschossen. Im Streit über den neuen Rundfunkbeitrag zeigen sich die öffentlich-rechtlichen Sender dialogbereit. Der Verwaltungsdirektor des RBB, Brandstätter, verwies darauf, dass die Regelungen für die Kommunen ebenso wie das gesamte Verfahren vom Gesetzgeber binnen 2 Jahren noch einmal überprüft würden. Außerdem empfahl Brandstätter, die Servicenummer auf eine gebührenfreie Hotline umzustellen. Das waren die Radio 1 Nachrichten um 12.34 Uhr. Radio 1. Wetter. Mit Judith Maro. Aktuell werden mittlerweile zwischen 6 Grad in Forst und 8 Grad in Lübbenau gemessen. Es sind noch bis zu 9 Grad drin, theoretisch, aber viel ist da nicht mehr möglich. Es lockert auch nur selten auf heute. Zum Abend hin setzt dann von Westen her auch noch Regen ein. Das wird dann in der Nacht auch noch eine Weile vor sich hin plätschern. Es geht runter auf 4 bis 1 Grad und morgen sind vor allem anfangs noch Niederschläge dabei. Im Tagesverlauf lockert es dann aber auf und dann wird es auch trocken sein bei 1 bis 4 Grad maximal. Und Sonntag sind bis zu 6 Grad möglich. Anfangs gibt es noch Auflockerungen. Im Tagesverlauf steigen dann die Chancen auf Schnee und Schneeregen. Verkehr. Bitte weiterhin Vorsicht, wenn Sie auf der A11 unterwegs sind. Im Bereich des Dreiecks Schwanebecks bzw. Bernau Süd kann es nach wie vor sein, dass ein Fußgänger auf dem Standstreifen unterwegs ist. Im Stadtverkehr Berlin ist es weitgehend ruhig, zumindest auf den Stadtautobahnen. Auf der B2, der Dorfstraße in Malchow, gibt es aber weiterhin große Probleme aufgrund von Bauarbeiten. Sie haben gemeldet, gut 15 Minuten Zeitverlust muss man einkalkulieren, um stadteinwärts zu wollen. Zwischen Blankenburger Pflasterweg und Ornitschner ist nämlich die Fahrbahn verengt. In Tempelhof auf der Germaniastraße gibt es weiterhin kein Durchkommen in Richtung Tempelhofer Damm. Dort laufen noch Bergungsarbeiten nach einem Unfall. Ab Ringbahnstraße ist die Germaniastraße gesperrt. Und in Neukölln auf dem Britzer Damm ist in Richtung Kreuzberg nur eine Spur frei aufgrund von Bauarbeiten zwischen Blaschko-Allee und Stadtring. Blitzer stehen noch, und zwar auf der A9 im Dreieck Potsdam im Übergang auf den südlichen Berliner Ring. Und auf dem südlichen Ring in Richtung Schönefelder Kreuz gibt es dann noch 2 Blitzer. Einer im Dreieck Nudetal und im weiteren Verlauf in Höhe Ludwigsfelde. Und in Berlin-Karlshorst wird auf der Waldo-Allee gelasert und sofort kassiert. Und wenn Sie weitere Ergänzungen haben für uns, melden Sie die einfach über die 0331 70 99 888. Wir bedanken uns und wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Steffen Halaschka. Der hier natürlich in einer unerträglichen Form von Amtsanmaßung als Radiolegende moderiert. Aber immerhin sitzt Holger Klein schon seit kurz nach 10 bei mir. Zusammen waren wir mal die Radiofritzen. Heute versuchen wir ihn den Vormittag ein bisschen kurzweiliger zu gestalten. Und jetzt, Holger, ist wirklich Zeit für echte Radiolegenden. Hast du früher Radiolegenden gehabt? Habe ich Radiolegenden gehabt? Also ich kann dir sagen, ich habe in den nordhessischen Talkessel, ja, habe ich mit meinem Universum-Radiorekorder Bayern 3 angepeilt. Ach, das habe ich nicht gehört. Ich komme ja aus Köln. Da war so ein bisschen SWF3 hieß er damals noch gekriegt. Ja, und da gab es nachmittags, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe, irgendwie Unerhörtes. Da hat erst ein Mann namens Thomas Gottschalk, der hier im März übrigens auch noch moderieren wird, das Popradio revolutioniert. Und danach kam dann Günther Jauch ins Studio. Und was die beiden sich am Mikrofon geliefert haben, ist bis heute absolut legendär. Und diese Radiolegende ist gleich bei uns am Telefon. Ach, Günther Jauch. Ja, zieh dir was Ordentliches ich an. Schweige in Putz noch mal die Zähne, Holger. Morning, it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right home and I walk right into the path of a lightning ball. Siren of an ambulance comes howling right through the center of town, and no one blinks an eye, and I look up to the sky for the path of a lightning bolt. Met her as the angels parted for her. She only brought me torture. That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning bolt. Tell you not to take chances, and they'll tell you that there aren't any answers. And I'm starting to agree, but I woke suddenly in the path of a lightning bolt. Fortune, people talking all about fortune. Do you make it or does it just call you? In the blinking of an eye, just another passerby in the path of a lightning bolt. Lying back gazing skyward when the moment got shattered. I remember what she said, and then she fled in the path of a lightning bolt. Jack Buck ist das. Und Lightning Bolt bei Radio 1. 12.39 Uhr, um sinnloserweise mal wieder eine Uhrzeit einzuwerfen, um wenigstens zu beweisen, dass das hier live ist, was gerade stattfindet. Mit mir im Studio, mit mir, Steffen Halaschka im Studio, ist Holger Klein. Hallo. Und ich glaube, das, was wir im Radio gemeinsam gemacht haben und viele andere Moderationsduos gemeinsam machen, im Popradio, im Unterhaltungsradio, wäre vielleicht so gar nicht gekommen und denkbar ohne zwei Vögel, die das beim Bayerischen Rundfunk in den 80er Jahren gemeinsam getan haben. Thomas Gottschalk, der hier am 1. März moderieren wird, in der Reihe der Radiolegenden, hat dort die B3-Radioshow abgeliefert und dann immer übergeben an Günther Jauch. Ein ewiger Wettstreit, wer die bessere Sendung, die schöneren Gäste und überhaupt das tollere Programm hat. Das Schlimme ist, ich habe es nie live gehört. Dann gebe ich dir die letzten Sekunden der Reihe. Als alles vorbei war, haben sie sich dann so noch verabschiedet. Wir wünschen ein frohes 88, also ich schon, Günther kann das nur noch selber tun. Doch, tue ich auch. Das war's. Danke dir, Thomas. Nein, das jetzt waren bitte. Schöne wollen Jahre. Wir jetzt, ach, hör auf, sag, komm, da müssen wir einfach durch jetzt, Günther. Christopher, a simple truth. Ich habe mir gedacht, und jetzt können Sie zu Hause die Feuerzeuge anmachen. Machen wir irgendwann nochmal eine Radioshow. Das würde ich dir schon gern fragen. Doch, Ende nächsten Jahr. Ich würde es machen. Ich auch. Okay. Dann lass uns hier die Hand uns reichen. Enjoy und jetzt zu Hause so die Feuerzeuge hoch. Nicht die Sofakissen anzünden. So weit sollte es nicht gehen. Ist ja eigentlich unfassbar unprofessionell, in den Gesang reinzureden. Ja. So gesehen haben die uns was vorgemacht. Entschuldigung. Ja, Zügle dich, der Meister ist am Telefon. Guten Tag, Günther Jauch. Hallo, guten Tag. Guten ja, das Tag. War wirklich unprofessionell. Das darf man nicht tun, das wussten wir eigentlich auch schon damals. Wir waren von der eigenen Rührung überwältigt. Ach, egal. Ist aber zum Versprechen, die gemeinsame Radioshow zu machen, ist es aber seitdem nicht mehr gekommen, oder? Nein, ist es nie mehr gekommen. Und ich gebe zu, dass ich da auch ein ziemlicher Bremsklotz bin. Wenn ich irgendwann mal für mich entschieden habe, dass etwas vorbei ist, dann neige ich nicht zu großen Retro-Überlegungen, das dann doch wieder zum Leben zu erwecken. Sie hätten die Chance. Sie müssten ja im Grunde am 1. März nur mal kurz von der Villa rüberradeln, hier nach Babelsberg. Ich weiß. Das ist ja nicht so weit. Dann wird Thomas Gottschalk hier nochmal Live-Radio machen. Ja, da werde ich sicherlich auch zuhören und das wird mich interessieren. Aber ich habe es tatsächlich für mich abgeschlossen und habe das eigentlich immer so gehalten. Ich denke, ich werde auch nie mehr eine Stern-TV-Sendung moderieren. Da wollten Sie sagen, zum Glück. Da sage ich auf jeden Fall, wenn dem so wäre, dann würden Sie es mit mir zu tun bekommen. Also ich warte ja nicht umsonst 22 Jahre drauf. Dann geben Sie es zu, Herr Jauch. Sie machen dann im März, wenn der Gottschalk hier ist, den Kleinen und setzen sich ja auch 3 Stunden ins Studio, obwohl Sie nur eine halbe Stunde bestellt worden sind. Ach so, ja. Ich glaube, wird er nicht tun. Echt nicht? Da ist er eisern. Er ist ein Mann der Grundsätze. Herr Jauch, ich habe es schon eben erzählt, mich hat das damals elektrisiert und auch fürs Radio begeistert, genauso wie die Legenden im Hessischen Rundfunk, die ich gehört habe, Koschwitz, Reinke, wie sie alle hießen. Wie und warum wurde es denn bei Ihnen eigentlich Radio? Hat Sie auch das Radio auf gewisse Weise eingefangen? Ja, mich hat das Radio eingefangen. Ich bin ein absolutes Radiokind immer gewesen. Bei mir war es ein Philips Passat Kofferradio, das ich, glaube ich, so mit 11 oder 12 Jahren geschenkt bekam. Und da habe ich dann auch nachts heimlich unter der Bettdecke gehört mit so einem kleinen weißen Plastik-Ohrstöpsel, weil ich natürlich eigentlich da Radio um die Zeit nicht mehr hören durfte. Und bei mir war es vor allen Dingen der Rias, den ich gehört habe. Also, Sie sind in Berlin aufgewachsen? Bin in Berlin aufgewachsen, mit den Schlagern der Woche, aber auch mit der jüdischen Feier, der Sabbatfeier, jeden Freitag, wo dann Estrongo nach Hama gesungen hat. Oder ich habe Krimi-Hörspiele gehört, es geschah in Berlin, so Kriminalfälle. Ich habe Hans Rosenthal gehört mit dem klingenden Sonntagsrätsel, habe aber auch viel in Anführungsstrichen Ostradio gehört, also 7 bis 10 Sonntagmorgen in Spree-Athen. Da habe ich mir morgens um 7 Uhr am Sonntag den Wecker gestellt und habe da tatsächlich dann gehört, wie die da durch den Tierpark gewandert sind mit Dr. Date und Karin Rohn etc. Also ich war absolut immer auf Radio geeicht. Ich kann mir vorstellen, wie Sie jetzt tausende von Hörerherzen in Berlin und Brandenburg zum Schmelzen und Träumen gebracht haben. Gottschalk hat ja mal von sich als Mephisto gesprochen, der Sie vom Journalismus zur Unterhaltung verführt habe. Haben Sie rückblickend jemals damit gehadert, diesen Pakt mit dem Teufel eingegangen zu sein? Nein, habe ich nicht, aber ich will zugeben, zum einen war das so und zum zweiten war ich da immer sehr unsicher. Also ich war ja erst Sportredakteur und war dann aber schnell im Zeitfunk und habe mich eigentlich dann nur noch mit Politik beschäftigt und dann war ich Hauptstadtkorrespondent in Bonn und fühlte mich natürlich wahnsinnig wichtig dann und hatte mit Unterhaltung gar nichts mehr am Hut. Und er hat mich tatsächlich tatsächlich da wieder reingequatscht, dann eben auch mit Hilfe des Fernsehens. Rückblickend muss ich betrachten, da bin ich doch immer noch froh und dankbar, weil mir das doch ganz neue Welten auch und andere Welten eröffnet hat. Wobei ich mir vorstellen kann, dass Sie tatsächlich eine rein seriöse journalistische Karriere vorgesehen hatten. Vielleicht auch Ihr Vater, der ja auch namhafter Journalist war, das Bundesverdienstkreuz sogar umgehängt bekommen hat. Er soll mal über Ihre journalistische Karriere gesagt haben, was Günther macht, verstehe ich zwar nicht, aber er wird wohl gut bezahlt. Kein Mensch weiß warum. Ja, das war aber schon zu den Unterhaltungszeiten dann. Aber hat er so eine Skepsis, galt ihm das, was Sie da gemacht haben im Radio und im Fernsehen, als zu leichtfüßig? Ja, das war sicherlich so, und der hätte mich sicherlich lieber bei der Deutschen Presseagentur von Anfang an und bis heute gesehen. Aber da war er großzügig und da war er liberal, und er erkannte an, dass andere etwas anderes gut finden als er selber. Aber ich glaube, mein größter Fan ist er mit Sicherheit nicht gewesen. Und man muss aber mal betonen, Sie haben Ihre journalistische Karriere tatsächlich, erzählt man, als Showmaster Freddy begonnen. Da gibt es ein Giftband bei der Deutschen Journalistenschule, und da haben wir für den Bayerischen Rundfunk tatsächlich eine entglittene Show konzipiert und aufgezeichnet. Ich habe das aber nie wieder gesehen, und ich habe aber immer darum gebeten, dass es in diesem Giftschrank bleibt. Ich weiß nicht, wer es im Moment hat, aber es ist ja irgendwie auch jetzt so an die 40 Jahre alt. Es war die Deutsche Journalistenschule in München, dann würde ich mal damit rechnen, in ungefähr einer Stunde steht es auf YouTube. Da bin ich mir nicht sicher, vor allen Dingen, dass dieses Band abzuspielen, das ist, glaube ich, das ist noch vor U-Matic-Zeiten, also solche Geräte gibt es, glaube ich, schon gar nicht mehr. Das ist nicht digitalisierbar, meinen Sie? Vermute ich mal, ja. Günther Jauch, die Radiolegende, heute bei uns im Programm und damit wirklich kurz vor Schluss noch eine echte Legende. Vielen, vielen Dank dafür. Sie haben im Grunde ja als Potsdamer, der Sie jetzt sind, auch das beste Radioprogramm gleich greifbar in der Nähe. Spielt das heute noch eine Rolle in Ihrem Leben? Radio spielt bei mir noch eine Rolle, weniger zu Hause, aber immer unterwegs. Und insofern habe ich mir meine Begeisterung fürs Radio auch erhalten. Gebe zu, dass ich mittlerweile stärker zu Wort- denn zu Musikprogrammen neige. Sicherlich eine Alterserscheinung. Ganz sicher. Probieren Sie ruhig die Mischung. Radio 1 gibt es ja auch als App für unterwegs. Also ich mache das jedenfalls so und höre es immer auf dem Telefon. Vielen Dank, Günther, ja auch. Danke, alles Gute und tschüss. Tschüss. Sound, break it down, thinking of making a new sound. Playing a different show every night in front of a new crowd. That's you now, chow, seems to laugh, is great now. See me lose focus as I sing to you loud. And I can't, no, I won't hush. I say the words that make you blush. I'm gonna sing this now. Ow, ow. See, I'm true, my songs are where my heart is. I'm like glue, I stick to other artists. I'm not you, now that'll be disastrous. Let me sing and do my thing, I'll move to greener pastures. See, I'm real, I do it all, it's all me. I'm not fake, don't ever call me Daisy. I won't stay put, give me the chance to be free. Suffolk sadly seems to sort of suffocate me. Cause you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you at all. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you at all. You need me. I sing, I write my own tune and I write my own verse. Another wordsmith to make my tune sell. Call yourself a single writer, you're just bluffing. Names on the credits and you didn't write nothing. I sing fast, I know that all my shit's cool. I will blast and I didn't go to Brit school. I came fast with the way I act right. I can't last if I'm smoking on a crack pipe. And I won't be a product of my genre. My mind will always be stronger than my songs are. Never believe the bullshit that fake guys feed to you. Always read the stories that you hear on Wikipedia. And musically I'm demonstrating. Whenever I form life feels like I am meditating. Times at the Enterprise when some fella filmed me. Young singer rides like a Gabriella chill me. Cause you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you at all. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you at all. You need me. Cause with the lyrics I'll be aiming it right. I won't stop till my name's in lights. Stadium Heights with Damien Rice on red carpets. Now I'm on Arabian Nights because I'm young. I know my brother's gonna give me advice. Long all-nighter. Short high and I gone hyper. Never be anything but a singer-songwriter. Yeah, the game's over but now I'm on a new level. Watch how I step on the track without a loop pedal. People think that I'm bound to blow up. I've done around about 1,000 shows, but I haven't got a house, plus I live on a couch. So you believe the lyrics when I'm singing them out. Wow. From day one I've been prepared with the or five wax from my ginger. Große Todsünde. Schöne Musik, die dir nicht ausspielen. Aber wir haben ja noch was vor, bevor hier endgültig schief ist. Was haben wir denn vor? Das, nur mal der Vollständigkeit halber, das ist Ed Sheeran. You need me, I don't need you. Ja. Und aber jetzt, was haben wir denn vor? Ja, ich wollte noch mal in alte Zeiten zurückgreifen. Wir haben ja mal den Blue Moon der musikalischen Verbrechen gemacht. Wir haben Titel zu Gehör gebracht, die den Verursachern eigentlich heute richtig, richtig peinlich sein dürften. Guten Morgen, Herr Becker, frische Brötchen von Herbert Grönemeyer. Ich werde es nie vergessen. Ein schöner Titel. Und da wir hier in der Woche der Radiolegenden sind, und es geht ja auch in der kommenden Woche weiter, haben wir hier einen musikalischen Versuch, möchte ich es mal nennen, von drei echten Radiolegenden. Der zitierte Thomas Gottschalk ist darunter, außerdem Frank Laufenberg und Manfred Sechsauer. Und die drei waren sich nicht zu blöde, eigentlich den Urknall des Hip-Hop, Rapper's Delight, der Sugar Hill Gang, auf Deutsch aufzunehmen und über ihren Radiojob zu rappen. Das Tragische ist halt auch, das ist so ein Früher war alles besser Lied. Mhm. Und wir bringen es hier als musikalisches Verbrechen zu Gehör. Laufenberg, Gottschalk, Sechsauer, GLS. Yeah. Jojo, check, 1, 2. Ich glaube, Laufenberg liegt los. Und Gottschalk ganz am Schluss. Ich habe Laufenberg früher immer gehört, als ich klein war. Oh, Frank. Und ab geht's. Sag mal Hip Hop, the hip hop with the beat. Und nun Hip Hop, the hip hop with the beat. Hey, es ist schon lange her, ich weiß gar nicht mehr, wie es so richtig begann. Es war die Beatles-Zeit, der Mersey-Sound, den ich einfach super fand. Es gab Petula Clark, Cilla Black, Searchers, Shadows, Stones. Es war eine Szene da, du glaubst es nicht, überall spielten Bands in den Clubs. Die Fortunes spielten im Storyville, die Beatles im Top Ten. Die Stones, die Shadows, die Kings, die Who, die waren unerhört in. Zum Starclub fuhren wir, waren ganz irr, wenn dort mal richtig was lief. Die Liverbirds, die Remo 4, Roy Young, die Pretty Things. King Size Taylor, Kevin Katz, die Rattles waren die Kings. Es gab a hip baby shake, das waren die Swing Blue Jeans. Und ha, ha, don't ha, ha, Casey Jones sang für die Teens. Hey Manfred, sexy, sag doch mal, wie alles bei dir anfing. Mensch, Frank, halt dich fest, jetzt fang ich mal an, das hältst den Kopf nicht aus. Wenn ich von den 50er Jahren erzähl, da kommen Geschichten raus. Glaub ich. Da gab's ein Hula-Hoop, die Mädchen zwickten heiß. Und für einen tollen Petticoat, da zahlten sie jeden Preis. Giganten war ein toller Film, James Dean war der große Star. Jerry Lewis und Dean Martin, das war das Komikerpaar. Bill Haley, Rock Around the Clock und Elvis all shook up. Der Frank hat damals die Platten geklaut, weil's nicht genug Taschengeld gab. Chuck Berry heizte höllisch ein, er spielte Johnny B. Good. Wenn ich heute die alten Nummern höre, ihr wisst nicht, wie gut das tut. Ray Charles, what I say tonight, Josephine, was haben wir die damals geliebt? Paul Anka brachte Diana raus, jetzt sag mir, ob's sowas noch gibt. A splash, splash, a baby splash, Bobby Ahrens schrieb den Song. Und Ricky Nelsons Mary Lou lief bei uns all night long. Die Coasters machten uns an. Und weißt du noch, wie Peter Kraus vom Sugar Baby sang? Da du ran, ran, die Crystals rappen los. Ted Hero sang Moonlight in Deutsch, das machte ihn ganz groß. Heute singt der Ted mit Lindenberg. Du Thomas, wo geht's lang? Denkst du, mit deinem New Wave Kram machst du mich eher an? Ich steh auf Boomtown Rats, XTC, Devo, Patti Smith, Feelgood, AC/DC, Kiss, Blondie und auf Slits. Ich bin der New Wave Man, Knick-Knack Man, kein Guru, kein Punker, kein Freak. Leg mich nicht auf irgendwas fest, ich hab die Scheuklappen dick. Ne gute Disco, Mann, so dann und wann, da bin ich immer dabei. Schau die Girls mir an auf der Rollerbahn, das gibt mir einen Bombion Drive. Bin kein Spinner, Mann, hast den Flimmerkram, wann tust du dir das endlich rein? Mensch, Manni, Mensch, Frank, in der Rock'n'Roll-Zeit, da war ich noch viel zu klein. Ich sag, bam, shibidua, suck it to me, babe, I need you by my side. Bei der shibidibidua, abababshua, ist Musik der neuen Zeit. Kein Honky-Tonk, kein Geigensound, ein Knaller muss es sein. Und bei gutem Rock, bei Rock'n'Roll, da passt auch Maffei rein. Shibidua. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch kommt, Thomas Gottschalk, aber er ist die Radiolegende am 1. März um 10 Uhr. Ist sozusagen der Nachtisch in einem Monat. Shubidua, bang, bang, rubbidi-bum. Die drei alten Herren. Für mich ist die Zeit auch abgelaufen, Holgi, für dich damit auch jedenfalls. Nö, ich bleib einfach hier sitzen, mal gucken, was Kollege Wiebrecht. Gleich in der Tat, Kollege Wiebrecht, Volker Wiebrecht hier mit der schönen Woche. Vorher bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass das möglich war bei Radio 1. Danke Ihnen fürs Durchhalten. Vielleicht hören wir uns an dieser oder einer anderen Stelle nochmal wieder. Dir danke, Holgi, fürs Kommen. Ja, danke für die Einladung. Und am Montag dann die Radiolegende um 10 Uhr Lutz Schramm. Das Paroktikum wird aufleben. Und am Wochenende lassen die alten Säcke sie erstmal in Ruhe. Aber Montag um 10 geht's weiter mit den Radiolegenden und jetzt gleich Volker Wiebrecht. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Werbung.